Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von OurCast. Heute wieder mit einem besonderen Gast aus dem Osten zugereist, aber ursprünglich auch aus dem Ruhrgebiet kommt. Er nickt, jawohl. Und zwar haben wir den Markus hier. Markus ist Sozialwissenschaftler, hat gerade seine Doktorarbeit abgegeben. Zu welchem Thema? Ich habe meine Doktorarbeit abgegeben über NGOs in Israel, also deutsche NGOs in Israel und die Frage der besonderen Beziehungen zwischen Israel und Deutschland. Ah, wunderbar. Ja, und wir wollen heute mit euch sprechen über Zivilgesellschaft im Osten oder beziehungsweise, wenn ich das richtig verstanden habe, auch so zivilgesellschaftliches Engagement gegen rechts im Osten. So ist es, genau. Also insbesondere, ne, so das spezielle Thema. Ja. Genau. Dann stellen wir uns mal kurz vor. Hier ist der Talos Unheil und mir gegenüber sitzt die Marianne Kick Radio und ja. Markus, dann erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Ja, was soll ich dazu sagen? Also ich habe Sozialwissenschaft studiert. Mein Schwerpunkt meiner Beschäftigung sind, wie ich eben schon gesagt habe, deutsch-jüdische, deutsch-israelische Beziehungen. Aber ein weiterer Schwerpunkt ist eben auch die Frage von Zivilgesellschaft und Rechtsextremismus. Und natürlich die Frage von Totalitarismen in Gesellschaften. Mhm. Und da sind wir auch schon fast beim Thema sozusagen. Also wenn man über den Osten reden will, dann gibt es ja große Tendenzen davon zu sprechen, dass es dort viele Nazis gäbe. Realität sieht so aus, Nazis haben wir überall. Ja. Das heißt, wir haben sie in Dortmund, in Köln, wir haben sie im Süden, wir haben sie im Osten. Richtig. Das heißt, das ist kein Kriterium, wonach wir irgendwas bewerten können, sondern die Frage ist, wie geht man mit dem Phänomen Rechtsextremismus eigentlich um? Mhm. Und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema der Zivilgesellschaft, oder? Um es genauer zu formulieren, der Abwesenheit von Zivilgesellschaft. Also wir hatten ja vorgestern im Garten, haben wir beide uns ja schon mal kurz drüber unterhalten, so als Vorbereitung auf die Sendung. Und da sagte die Marianne, ihr wisst schon, also dass es dir ja auch besonders wichtig wäre, eben nicht jetzt nur so gegen die Ostler und alle rechts und tralala. Ne? Und das sehe ich ja ganz genauso, zumal wir ja auch im privaten Umfeld jemanden haben, der da genau das macht, also zivilgesellschaftliches Engagement gegen rechts und wo wohnt der? Dresden? Chemnitz? Dresden, ne? Und deswegen kenne ich auch diese Seite dort und natürlich, also wir hier mit Blickweite nach Dortmund kennen das Problem auch direkt vor der eigenen Haustür und dass das nicht klein zu sprechen ist und gerade in Dortmund, das ist so, ne? Also diese Tendenz zu sagen, im Osten alle rechts, im Westen alle links, die habe ich überhaupt gar nicht. Ja, da macht man sich ein bisschen einfach damit, ne? Indem man so dieses Problem sozusagen so ein bisschen, ja, und es bildet die Wirklichkeit nicht ab. Ja, richtig. So auslagert einfach und dann, genau, sagt, naja, die Nazis, das sind ja die im Osten, ne? Das, ja, ist im Prinzip so ähnlich wie damals im Osten, wie sie eigentlich damals gesagt haben, Antifaschisten können wir ja gar nicht sein, deshalb haben wir ja diesen antifaschistischen Schutzwall gebaut, also sprich die Mauer. Mhm. Also egal, was wir denken, wie wir denken, faschistoid ist es auf gar keinen Fall, das sind die im Westen. Also, ne, dann sind wir ja im Prinzip ja kein Deut besser und konstruieren uns da was zusammen. Aber gut, bevor wir da jetzt weiter in die Tiefe gehen, Markus, definiere mal vielleicht Zivilgesellschaft, damit wir, also vielleicht auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, worüber wir da reden, ja, wollen. Das ist natürlich ein sehr breites Feld. Also Zivilgesellschaft kann alles bedeuten. Also das heißt, wir befinden uns da in einem Feld, wo wir nicht von staatlichem Handeln ausgehen. Mhm. Das heißt, das ist die erste große Trennung, die wir machen können. Mhm. Also Zivilgesellschaft bedeutet eben nicht staatliches Handeln, sondern das ist das Handeln der Bürgerinnen und Bürger in einer Gesellschaft. Mhm. Das kann organisiert sein, das kann aber auch unorganisiert sein. Also mit NGOs oder Zoose Gruppen, genau. Squads. Oder kirchliche Gruppen, kirchliche, ja, Gemeinschaften, religiöse Gemeinschaften, Gewerkschaften. Mhm. Alles das gehört zu einer Zivilgesellschaft dazu. Alles das übernimmt in einer Gesellschaft regulative Prozesse, steuert diese und steuert auch dagegen. Also wenn etwas den Bürgern nicht gefällt, der klassische Fall ist Stuttgart 21 zum Beispiel, wo man gesehen hat, wie schnell sich ein bürgerliches Engagement ausweiten kann und ja, wie erfolgreich das zum Teil auch sein kann, in seinen Grenzen natürlich. Also Zivilgesellschaft ist kein Allheilmittel, also das ist, ne, also die Vorstellung gab es mal in den 90ern, dass man mit Zivilgesellschaft alles heilen könne in einer Gesellschaft. Das ist natürlich nicht so. Aber Zivilgesellschaft übernimmt ganz, ganz wichtige Funktionen, gerade in der Öffentlichkeit. Mhm. Und wenn wir uns anschauen, ein schönes Beispiel ist jetzt gerade in Köln gewesen, wo der dortige Kardinal sich gegen die AfD positioniert hat und ganz klar gesagt hat, eine AfD, die den Islam ablehnt, lehnt eben letztendlich auch das Christentum ab, weil wir sind nun mal religiöse Menschen. Mhm. Und wenn man einer Religion das Recht abspricht, hier sich frei entfalten zu können, dann kann es auch jeder andere treffen. So ist es, ja. Genau. Wo ist dann die Grenze sozusagen? Mhm. Also wann kommt dann die Forderung, zum Beispiel Synagogen zu schließen oder Kirchen? Mhm. Also wenn man dasselbe machen würde, was jetzt gerade mit muslimischen Verbänden und Gruppen passiert, und man würde jetzt anstelle von muslimische Gruppen jüdische oder christliche Gruppen einsetzen, dann würde es einen riesigen Aufschrei geben. Mhm. Den gibt es so aber nicht. Und genau das hat er moniert. Damit hat er die AfD konkret angegriffen. Mhm. Was passiert? Natürlich, nicht jeder Mensch hört jetzt auf den Kardinal in Köln, aber gesellschaftlich, zumindest in einem hochkatholischen Raum wie Köln, der immer noch sehr katholisch geprägt ist, wird er wahrgenommen. Mhm. Das heißt, die Menschen beginnen darüber nachzudenken. Und er hat halt seine Reichweite über sein Amt. Natürlich, genau, so ist es. Und in den Gemeinden wird das auch reflektiert. Also die Gemeinden denken darüber nach, die ihm unterstellten Pfarrer in den Pfarreien werden dann dementsprechend wirken auf die Gemeinden. Das heißt, da findet Zivilgesellschaft im kirchlichen Umfeld statt. Das ist ein Beispiel dafür. Jetzt können wir sofort die Brücke schlagen und uns anschauen, was würde in Sachsen passieren. Ja, also in Sachsen ist auch das Bistum Meißen, also Dresden-Meißen ist dort in Dresden und die sind ebenfalls hochaktiv, aber haben natürlich längst nicht so einen Resonanzraum. Das heißt, es gibt deutlich weniger Mitglieder in der Kirche. Kirche hat eine deutlich andere Tradition. Ist historisch bedingt, ne? Natürlich, durch den klar. Kommunismus, natürlich. Also durch diese geprägte Zeit. Klar, ne? Genau. Ja. So, und das Ergebnis davon ist dann, dass natürlich dort der Bischof sich auch äußern kann, aber er wird nicht so wahrgenommen. Der hat nicht die Reichweite. Diese Reichweite wie genau, ein Meister. So ist es. Hinzu kommt natürlich noch, dass wir offen und ehrlich sagen müssen, dass ich denke, im Osten sich auch jeder überlegen wird, das so zu sagen, weil er damit natürlich auch das Potenzial des Widerstands weckt. Also gerade in Regionen, wo, ich sag mal, nehmen wir uns ein Beispiel, Freital, erreichen die gar keinen oder fast keinen. Da erreichen die halt eine kleine Minderheit, unabhängig davon, dass es jetzt auch noch schwierig würde, weil wir uns da in einem hochgradig aufgeladenen interkonfessionellen Wettstreit befinden, weil wir da oben relativ viele Evangelikale haben und Freikirchen, also das heißt, die sich noch nicht mal, also die sind nicht katholisch, sondern die sind evangelisch, klassischerweise. Aber auch da gibt es Bewegungen dagegen. Aber wir können auch das Beispiel Bayern nehmen, wo jetzt der Deutsch-Afrikaner, der dort die Gemeinde geleitet hat, das Dorf verlassen hat, die Kirche verlassen hat, weil er angefeindet wurde. Zivilgesellschaft wäre gewesen, dass dann die Gemeinschaft aufsteht und sich hinstellt und sagt, so nicht. Ja, wobei, also da haben wir ja einen Bericht drüber gesehen, hier unter BR Quer, das ist ja quasi so eine Sendung aus Bayern für Bayern und da ging es genau um diese Geschichte und die wollten das ja alle. Also da hat keiner dem Pfarrer den Rücken gestärkt, das zivilgesellschaftliche Engagement war, der passt nicht zu uns, den wollen wir hier nicht. Genau, so und da ist genau das Problem. Ne? Es gibt halt nur diese eine Stimme und so wird es auch im Osten wahrgenommen, ja, also in weiten Teilen. Ja. Ich kann ein Beispiel nennen, das ist relativ einfach und deutlich, Einsiedel. Ja, also das ist eine kleine Ortschaft in der Nähe von Chemnitz. Einsiedel ist wirklich nett und es ist wirklich ein schöner Ort. Aber in Einsiedel gibt es ein ehemaliges Pionierlager, fest installiert, wo früher die Jugendlichen in einer Art Jugendlandheim ist das, ja, also nur eine Nummer größer. Mhm. Dort sollten jetzt Familien untergebracht werden, also Flüchtlingsfamilien. Ja. Mhm. Daraufhin gab es ein massives Aufkommen von Gegenaktionen. Und zwar, das war relativ schnell organisiert. Wir reden da auch von festen Strukturen, also Pro Chemnitz und andere Parteien haben sich da mit eingebracht. Mhm. Aber vor allen Dingen haben sich dort auch Hooligans ist mit eingebracht. Also Pro Chemnitz ist sowas wie hier Pro NRW. Ja, und genau, das ist der Ableger in Sachsen. Mhm. Ne, also die gibt's dann auch nochmal für jede Stadt. Also Pro Köln ist ja auch so, das ist ja, glaube ich, quasi die Mutter dieser Bewegung, ist, glaube ich, Pro Köln. Da hat's, glaube ich, angefangen. Also bin mir aber nicht zu 100% sicher. Aber der Punkt ist, was man in Einsiedel halt beobachten kann, und das ist ganz interessant, die Masse der Menschen, die sich dort engagieren und wie wenige Menschen sich dagegen engagieren. Also in Einsiedel gibt es ein Gymnasium, das heißt ein Gymnasium gegen Rassismus. Die Schüler dort haben sich massiv gegen, ich sag mal, die Anti-Flüchtlingsbewegung gestellt. Mhm. Es gab dann eine offizielle Demonstration, wo dann auch ich selbst Teilnehmer war. Wir waren ungefähr 100. Wie groß ist der Ort insgesamt so von? Ja, Einsiedel, muss man sich vorstellen, das ist halt ein Stadtteil. Das sind so 6.000, 7.000 Menschen vielleicht. Okay. Das heißt, wir reden da nicht über viel. Sicherlich, man müsste jetzt nachgucken, genau aber wie viele Menschen. Wie viele Menschen. Personen waren denn auf der Gegenseite? Also ihr sagt ja, das ihr lässt sagt, sich nicht einschätzen, ja, so, aber okay. Ich kann sagen, an uns sind 10 bis 15 Minuten die Leute vorbeigelaufen. Mhm. Also man kann sich vorstellen, das ist eine Menge gewesen. Mhm. Aber worauf es eigentlich ankommt, ist, wie viel waren eigentlich auf der Gegenseite? Also wie viele Menschen haben sich auf der Gegenseite positioniert mit uns gemeinsam? Mhm. Und das ist halt das Spannende gewesen. Wir waren ungefähr 100. Mhm. Die meisten davon minderjährig. Mädchen. Also tatsächlich dann die Schüler, ne? Ja, Schülerinnen, genau. Ja. Mhm. Uns stand die Polizei gegenüber mit Schutzhelm, Ausrüstung, Schlagstock. Und auf der anderen Seite, und das war eigentlich das Interessante daran, hat die Polizei ohne Schlagstock und ohne Helm persönlich die bekannten Gesichter der Pegida-Bewegung begrüßt, die dort sozusagen dann aktiv gerade Hetze betrieben haben. Also die wurden mit Handschlag persönlich namentlich begrüßt. Ja, das ist wahrscheinlich in so kleinen Käffern, ne? Man kennt sich. Ja, aber man kennt ja aber nur diese rechte Seite scheinbar, ne? Also ja, weil das ja vermutlich die Mehrheit stellt, ne? Also ist halt der Größe. Und vor allen Dingen, also ich sag mal, das ist jetzt rein subjektiv und das kann ich mit nichts belegen, aber ich glaube, so diese ganzen typischen Vereinsmeier, ne? Was weiß ich, Schützenvereine, Kegelvereine, tralala, alles, wo Menschen auch aus unterschiedlichen Schichten so zusammenkommen und ein gemeinsames Hobby haben, die sind auch immer anfällig für so Heimatverbundenheit und wir unter uns, für uns, so diese Einstellung. Das zumindest. Würdest du dem zustimmen? Also ich würde dem so nicht zustimmen, weil es gibt natürlich auch andere Vereine. Mhm. Ich glaube, das Problem da ist einfach zum einen das Gefühl der Menschen in Einsiedel, dass sie selbst nicht am Prozessgestalten teilnehmen können. Das ist ein großes Problem, was ja gar nicht stimmt, aber das wird so wahrgenommen. Also dass es ja ausschlaggebend ist, wie man es wahrnimmt. Daraus ist es so wirklich so dieses, schon, man muss es ja, oder ich nenne es ja schon fast klassisch, dieses, die da oben machen was sie wollen, klar. Aber wenn die Flüchtlinge dann kommen, ne, die sind real, da können wir dagegen was stemmen. Ne? Also gegen die Bankenkrise und gegen die Banken, da haben wir ja quasi nichts in der Hand, aber Flüchtlinge, die sind sozusagen hier um die Ecke greifbar, angreifbar dann somit auch. Ja, vor allen Dingen, der Punkt ist, die Menschen haben sich vorgestellt, also es gibt ein schönes Beispiel aus Einsiedel, dieses Heim, was da ist, das ist relativ groß, wie gesagt. Das musste dann ein wenig renoviert werden auch. Kannst du in etwa sagen, für wie viele Flüchtlinge das Heim war? Oder? Ja, da sind geplant 500 Familien. Also gut, für den Stadtteil mit 6.000 ist das ja prozentual auch schon eine Hausnummer, ne? Ja, absolut. Allerdings sind da nie 500 angekommen. Also das heißt, das war immer nur so gedacht. Mhm. Darum geht's auch gar nicht. Also das heißt, man muss sich vorstellen, dieses Heim liegt auch abseits vom Ort im Wald. Die haben dann an dem Tag, wo die Flüchtlinge dort einziehen sollten, die Straße blockiert. Ach, war das diese Sache, wo sie mit den Traktoren sich davor? Ja, das habe ich mitbekommen. Ja. Genau, die haben Baumstämme gefällt und was ich nur alles auf Straßen gelegt. Die Polizei hat sich dann zurückgezogen und hat denen das sozusagen überlassen. Mhm. Aber der Punkt ist halt, die, ich nenne es jetzt mal Heimleitung, also die Verantwortlichen im Haus sozusagen, haben dann, um Gerüchten vorzubeugen, den Menschen gesagt, dann kommt vorbei und schaut euch an, wie die Menschen hier leben. Mhm. Und zwar bevor die einziehen. Ja. Weil es hieß dann, die würden alle Fernseher bekommen, ne, und Playstation und Smartphones und die bekommen alle noch Computer geschenkt. Weißt du, und es geht immer so weiter. Also diese Sozialneid-Debatte. Dann sind die Leute dorthin gekommen und durften sich das angucken. Mhm. Und als sie gegangen sind, hat man sie interviewt und dabei haben sie dann gesagt, naja, die können uns viel zeigen. Also das ist natürlich nicht die Realität. Die Realität sieht ganz anders aus. Wir wissen das, die bekommen alles. Das heißt, es geht da auch viel um Sozialneid. Ne? Also es geht um dieses Gefühl von, die nehmen mir was weg. So, und dann kann ich nur gegenarbeiten, indem ich mit Transparenz agiere und versuche es transparent zu machen. Die Gegenseite will das aber gar nicht hören. Also das wäre jetzt auch so mein Punkt gewesen. Ich sage, kannst du noch so viele gute Argumente bringen, da triffst du kein offenes Ohr. Also nein. Das ist ja auch das Frustrierende, was ich so beim Kampf gegen Recht sehe. Es ist halt aussichtslos. Ja? Also du kannst eher dich für Flüchtlinge engagieren als gegen Rechts, finde absolut, ich. Also ja. Da Da habe ich jetzt wenig Hoffnung noch, dass man da irgendwen bekehren kann. Ja, ich glaube halt nicht daran, dass es ums Bekehren geht. Und da kommen wir zum Kern der Sache. Weder die eine noch die andere Seite, also Extremismus ist immer schlecht. Das ist eine Sache, die, da können wir uns, glaube ich, alle drauf einigen erstmal. Eine Form von Gewalt. Also wenn wir unsere Meinungen oder unsere Positionen mit Gewalt durchsetzen, dann bewegen wir uns nicht mehr in der Mitte der Gesellschaft. Dann haben wir, eigentlich sind wir noch nicht mal mehr am Rand der Gesellschaft, wir sind außerhalb der Gesellschaft. Ja, in dem Moment, wo wir Gewalt als Mittel akzeptieren, haben wir eigentlich verloren. Also das heißt, das kann auch nicht das Mittel sein. Das Problem ist die Gewalt. Ja, und sind die Übergriffe, die stattfinden. Vor 3 Wochen oder 2 Wochen war das, haben sie in Einsiedel genau dasselbe Heim, worüber ich gerade gesprochen habe, haben sie Molotow-Cocktails aufs Heim geworfen. Als es noch unbewohnt war? Nein, als schon Familien drin waren. Krass, und ja. Die Sicherheitsleute haben dann zum Glück, weil die Molotow-Cocktails wohl nicht weit genug geschmissen haben, konnten die außerhalb des Gebäudes löschen. Hätte das Gebäude getroffen, wären 27 Familien mit Kindern betroffen gewesen und das haben die Leute in Kauf genommen. Mhm. Und da hört es dann auf. Also das eine ist zu demonstrieren, das Recht haben sie nun mal, das kann man ihnen auch nicht absprechen und ich will ich ihnen auch gar nicht absprechen, ich glaube, das will niemand. Wenn die demonstrieren wollen, dürfen sie demonstrieren, das ist ihr gutes Recht. Sie können auch sagen, sie wollen das nicht, das ist auch ihr gutes Recht. Was nicht ihr Recht ist, ist Gesetze zu brechen. Ja, also Selbstjustiz, ne? So das Gesetz in die eigene Hand zu nehmen. Genau, und da liegt das Problem, ja. Und auf der anderen Seite haben wir ein massives Problem in der Art, wenn diese Pegida-Bewegung in Chemnitz läuft, jeden Montag, dann sind das manchmal 500, manchmal 700, die kommen aus dem Erzgebirge runter nach Chemnitz, ja. Und auf der Gegenseite sind es 60. Ja. So, und jetzt kommen wir zum Kern des Problems. Wir reden jetzt über die Stadt Chemnitz in dem Fall. 254.000 Einwohner. Und 500 Rechte nehmen diese 254.000 Menschen in Geiselhaft. Weil von diesen 254.000 Menschen sind natürlich nicht alle rechts. Nicht jeder hat was gegen Flüchtlinge. Nicht jeder ist hasserfüllt oder hat Frustration oder ähnliches. Aber die meisten berührt es nicht. Ja, das ist quasi, ich habe das mal scherzhaft genannt, so der Rückfall in die Biedermeier-Zeit. Ja, also wir machen die Fenster zu und haben unsere Ruhe. Woran liegt das? Naja, das ist halt, wenn es dich nicht betrifft oder du dich nicht betroffen fühlst, dann engagierst du dich auch nicht. Das ist eine ganz einfache Angelegenheit. Das ist ja hier, in Dortmund oder in Köln ja auch nicht anders. Ja, das ist richtig. Aber nichtsdestotrotz kann man schon sagen, also im Westen irgendwie kriegt man doch schon mehr Gegendemonstranten zusammen. Ne? Also scheinbar liegt es dann daran, dass hier scheinbar irgendwie mehr Menschen leben, die eben nicht diese, also quasi zurückgefallen sind in diese Biedermeier-Zeit, Fenster zu und was draußen vor sich geht, geht mich nichts an oder hat das andere Gründe? Ja, und da glaube ich, ich kann das nicht belegen, das wird das nächste sein, was mich umtreiben wird. Okay, projektmäßig. Ja, das ist natürlich die Frage und da glaube ich fest dran, das ist Zivilgesellschaft. Das heißt, hier gibt es feste Gruppen, in denen die Menschen engagiert sind, wie ich gerade eben sagte, Kirchengemeinden zum Beispiel. Nehmen wir uns das Beispiel Kirchengemeinde. Mhm. Wenn in Köln die Nazis zur Demo aufrufen, dann rufen die Kirchen zur Gegendemo. Dann rufen die Gewerkschaften zur Gegendemo. Mhm. Die Parteien rufen zur Gegendemo. Und die Menschen kommen. Aus einer Form der Verbundenheit einige, weil sie immer gekommen sind. Andere aus Überzeugung. Und andere kommen, weil sie eh kommen würden. Aber wenn mir diese Mittel fehlen zur Mobilisierung, dann kommen keine Menschen. Und da liegt eigentlich, oder zumindest vermute ich da, ein großes Problem im Osten, weil es da diese Strukturen nicht gibt. Mhm. Ja, und die wachsen gerade erst. Die wachsen gerade erst, das ist das Problem. Heißt das denn im Umkehrfall, ich meine, wenn wir jetzt über Gesellschaft jetzt allgemein reden, dann sprechen wir oder hören wir sehr oft davon, dass quasi diese Gesellschaft immer weiter auseinanderdriftet, sich entsolidarisiert, Gewerkschaften, ne, verlieren ihren Einfluss. Mhm. Heißt das im Prinzip, dass wir im Osten jetzt, was dieses zivilgesellschaftliche Nicht-Engagement sehen, dass uns das vielleicht in 10, 20, 30 Jahren auch hier erwartet, wenn sie letztendlich diese Strukturen auch hier auseinanderfallen, weil also kirchliches Engagement, also damit triffst du jetzt so junge Leute ja kaum. Ne? Also das wären dann ja auch, also zumindest nicht in der klassischen katholischen oder evangelischen Kirche. Gewerkschaften, wie gesagt, ne, die geht ja auch dieses Engagement da an dieser Stelle zurück. Was hattest du noch? Parteien? Ne? Also bei den Parteien sehen wir das ja ganz, ganz stark, auch im Westen, dass diese wirklich ausbluten. Aber nehmen wir uns das Beispiel Greenpeace, nehmen wir uns das Beispiel Amnesty International, wo wir sehen, dass es steigende Zahlen von Menschen gibt, die sich engagieren, weil das sozusagen Single-Gruppen sind, also wo ein Thema im Vordergrund steht und da engagiert man sich, aber das ist nicht mehr die Breite. Und da habe ich verschiedenste Theorien zu, warum das so ist. Und also eine der Theorien ist, und also da glaube ich inzwischen wirklich fest dran, ich habe es ja gesehen in dieser großen Partei, in der wir mal waren, ne? Also du hast halt, du bist monothematisch unterwegs und alle ziehen an einem Strang. Dann erweiterst du dein Spektrum um andere Themen und merkst auf einmal, die Leute, mit denen du vorher an einem Strang gezogen hast, die ticken in anderen Punkten ganz anders als du. Mhm. Und das, also das hat auch zu viel Frust geführt. Und je breiter das Spektrum wurde, desto größer wurden die Reibungsflächen. Ist ja klar, ne? Also mehr Angriffspunkte, mehr unterschiedliche Standpunkte. Und das entsolidarisiert ja auch. Deswegen glaube ich auch, dass sowas Single-Use-Einheiten quasi, dass die effizienter zusammenarbeiten können als jetzt so Gewerkschaften, Kirchen, Sportvereine, sonst was. Naja, das aber Gewerkschaften sind doch jetzt ja auch nicht. Ich meine, letztendlich ist es ja thematisch, Gewerkschaften Arbeitnehmerrechte oder so. Ja. Zumal, also ich sag mal, eine Gewerkschaft hat rein theoretisch ja nichts mit antifaschistischem Zivilengagement zu tun. Das ist halt jetzt nur die Dachorganisation. Was ich jetzt so sehe, ist, wo ich das Problem eigentlich sehe, ist, wenn wir über diese Single-Use-Gruppen reden, die nur ein Ziel haben, dann unterstützt das etwas, was wir in der Gesellschaft eh schon sehr stark haben. Und zwar ist das der Umstand, dass wir nicht mehr in der Lage sind, uns miteinander auszutauschen und auch Reibung zu ertragen. Das ist sozusagen der Rückzug. Scheuklappen. Genau, nee, das ist vor allen Dingen der Rückzug. Also klassischerweise würde ich das fast als Facebook-Phänomen bezeichnen. Wir drehen uns im Kreis. Ja, wir reden nur noch mit Leuten, die unsere Interessen teilen. Wir sind aber nicht mehr bereit, mit Leuten zu reden, die anders denken. Filterbubble. Ja, also wir leben in einer Bubble, genau. Also wir leben in einer Bubble, in der wir uns nur noch mit Gleichgesinnten treffen, unterhalten. Mhm. Damit interpretieren wir aber auch die soziale Wirklichkeit immer mehr genau aus diesem Blickwinkel heraus. Mhm. Alles andere verlieren wir aus dem Blick. Sehen wir nicht. Sehr einseitig. Und wir erfahren ja zum Teil auch gar nichts mehr davon. Also früher haben wir alle gemeinsam eine Tageszeitung gelesen in einer Gegend. Dann hat man sie gelesen und musste Positionen ertragen, die einem auch nicht gefallen haben. Heute suchen sich junge Menschen Nachrichten genau so aus. Und das ist ein weiteres Problem. Das sieht man auch ganz stark in Ortschaften im Osten zum Beispiel, wo sich Informationen ausschließlich aus geschlossenen Netzwerken wie Facebook oder anderweitigen besorgt wird. Und was ist das Ergebnis? Man liest plötzlich von Tausenden und Abertausenden Vergewaltigungen, aber man hat keinen Horizont mehr, um überhaupt erstens zu beurteilen, ist es wahr oder unwahr, weil alles dreht sich im Kreis, alle Informationen landen sozusagen am Ende immer in derselben Spirale, werden reproduziert und die Menschen glauben anhand der Reproduktion, dass es wahr ist. Weil wenn so viele Menschen das behaupten, muss es wahr sein. Also wir haben kein Korrektiv mehr, was wir früher hatten. Und das ist ein Beispiel für so geschlossene Gruppen, die nur noch ein Thema haben. Ja, das ist so ähnlich. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Talos, als wir mal diese Sendung gesehen haben, wo auch eine Frau behauptet hat, naja, diese Flüchtlinge, ne, die bekommen ja alles so quasi in den Hintern geblasen und wir Hartz-IV-Empfänger, ne, stehen. Und dann fragte der Journalist, ja, wie kommen Sie darauf? Ja, aus dem Internet. Die Info kam aus dem Internet, ne? Da hast du, genau, da hast du ja schon, ja, stand bestimmt auf Twitter oder so. Genau. Ne? Das ist, glaube ich, das, was du ja meinst, ne? Dass man sich ja im Prinzip ja immer nur im eigenen Dreck immer suhlt und, ja, und gar nichts mehr anderes zu Gesicht bekommt. Ne? Ich habe das mit Studierenden ausgetestet. Ich habe einfach mal gesagt, gehen Sie nach Hause und jeder von Ihnen googelt das gleiche Schlagwort. Und dann drucken Sie mir aus, was Sie auf den ersten 10 Links haben. Und als sie wiederkamen, waren sie ganz überrascht, dass jeder andere Ergebnisse hat. Und das heißt, die nutzen die Technologie völlig unreflektiert und wissen nichts von Algorithmen, die dafür sorgen, dass, wenn sie 15 Mal nach Zalando-Schuhen gesucht haben, sie natürlich bei bestimmten Themen auch immer wieder als erstes auf Zalando treffen werden. Das heißt, Suchmaschinen funktionieren nun mal so. Und genauso funktioniert Facebook. Facebook zeigt mir immer das, was meine Freunde gut finden. Ja, aber nicht das, was meine Freunde nicht gut finden. Und somit erzeuge ich eine Form von Homogenität, die es nicht gibt. Ja? Also meine Freunde haben nicht die gleiche Meinung wie ich, die interessieren sich auch nicht für das Gleiche. Ne? Weil das wäre auch eine sehr traurige Welt. Ne? Sondern ich muss auch ertragen, wenn meine Freunde andere Positionen haben als ich. Ja, sogar politisch andere Positionen. Das muss ich ertragen können. Ich könnte mir das leichter machen, indem ich mich entziehe und meine Gruppe einfach verändere. Und zwar so lange, bis es eine Gruppe ist, die mit mir übereinstimmt. Aber was mache ich dann? Ne? Dann ziehe ich mich zurück. Das ist das, was ich vorhin als Biedermeier bezeichnet habe. Ja? Und das findet auch im Osten so statt. Die Menschen informieren sich ausschließlich dann nur noch am Ende in einem Kreis. Und dann wird alles immer schlimmer. Also ich habe ein schönes Beispiel, ist Chemnitz-Kappel. Ist ein Ort, eher unbedeutend, klein. Und dort gibt es auch eine Flüchtlingsunterkunft. Und auch dort werden Geschichten erzählt, wie als wäre das die Bronx. Ja? Und dann guckt man sich die Kriminalitätszahlen an und stellt fest, naja, ist eine Gerade. Ja, es ist nicht wirklich massiv angestiegen, auch nicht auf, also was natürlich angestiegen sind, sind Ladendiebstähle, kleinere, die aber auf alles Mögliche zurückzuführen sind. Mhm. Also aber das heißt, zumal, also da würde ich ja sogar sagen, so wie mit Flüchtlingen umgegangen wird und das Taschengeld hier einkürzen und ja, Sprachkurse genau selber bezahlen, also wenn du die ausbluten lässt und an das Existenzminimum ja drückst, dann musst du dich auch nicht wundern, wenn die im Laden klauen. Würde ich auch so machen, wenn ich an deren Stelle richtig wäre. Richtig, ganz genau. Also das ist eine Frage der Reaktion auf eine Aktion. Aber trotzdem, die Wahrnehmung der Menschen ist, und das, darauf wollte ich jetzt zurückkommen, ist die, dass sie dort massiv bedroht werden, dass die Gewalt überhand nimmt. Ja, und dann brauchen sie Bürgerwehren, weil sie Angst haben. Und die Angst ist ja real. Also es ist nicht so, dass die Leute keine Angst hätten und das nur vorschieben. Die Angst ist real. Ja, die das Angst, ist ja ein Gefühl, ne? Das genau, ist das ja ist die Ursache ist eigentlich nicht da. Genau, so ist es. Und das sind halt die Phänomene. Und wie kommt es dazu, dass die Menschen an die Ursache glauben? Und das ist ein schönes Beispiel. Also die Menschen lesen Lokalzeitungen, da steht dann was drin. Und das wird dann auf Facebook geteilt. Und während es auf Facebook geteilt wird, verändert es sich dann schon 15 Mal. Ja, und am Ende wird aus einer Schlägerei zwischen zwei also Gruppen oder Menschen, wird eine Massenschlägerei mit hunderten Beteiligten, Messerstechereien und Polizei musste in die Luft schießen. Mhm. Ja, am Ende dementiert die Polizei das. Aber und das sagt, das war ja nicht so. Mehr, ne? So ist es. Mhm. Weil das schafft es ja nicht in die geschlossenen Gruppen bei Facebook. Das müsste ja jemand posten. Ja, das entspricht ja nicht der Meinung, ne? Das so, sich ja dann, genau. Man müsste sich dann selber relativieren oder genau. Und so entsteht die Stimmung erstmal, die dann es ermöglicht, die Menschen auf die Straße zu bringen. Aber wie ich gerade eben sagte, und da will ich nochmal kurz zurück zu, es sind 500 vielleicht. Also an ganz harten Tagen sind es 1500. Dann kommen sie aber aus allen möglichen Städten dahin und machen ihren Pegida-Ummarsch. Die Frage ist, und das ist das Problem, wir konzentrieren uns immer nur auf die 1000 oder 500, die rechts sind. Die Frage müsste lauten, was machen die 250 oder 253.000 andere Menschen in dieser Stadt? Welche Position haben die eigentlich? Und da ist man, oder da bin ich persönlich der Überzeugung, die Menschen sind nicht alle böse per se. Die sind auch keine Nazis, die 253.000. Sondern die werden einfach nicht motiviert. Die kriegen einfach ihren, sozusagen, sie kommen nicht hoch. Ja, also sie können nicht dagegen agieren. Und so funktioniert Populismus. Das ist also sozusagen, der Populismus ist ja als erstes Grundmerkmal, braucht der Populismus eine schweigende Mehrheit, die er für sich selbst in Anspruch nehmen kann. Weil das Argument der Nazis ist ja gerade in Sachsen immer das, wir sprechen für die schweigende Mehrheit, die es sich nicht traut, sich wir sind das äußern. Volk. So ist es, genau. Das ist die Aussage, wir sind das Volk. Ja. Das Problem ist, solange sich jetzt die anderen nicht äußern. Eigentlich müssen die aufstehen und sagen, ja, aber wir sind doch auch das Volk. So ist es, genau. Aber das passiert ja nicht, ne? Ihr seid nicht das Volk, wir sind die Mehrheit, ihr seid die Minderheit, geht weg. Genau, das wäre die richtige Reaktion. In dem Moment würde nämlich Folgendes passieren. Und das ist das, was vielleicht unterscheidet, also was Dortmund zum Beispiel von Chemnitz unterscheidet. Man würde diesen Menschen den Glauben nehmen, dass sie die Mehrheit darstellen. Weil die Menschen, die das postulieren ständig und ständig rufen, wir sind das Volk, die glauben das ja. Und sie glauben das deswegen, weil der Rest der Bevölkerung sich nicht gegen sie stellt. Ich glaube aber auch ehrlich gesagt, also selbst die Dortmunder, auch die würden sagen, sie sind das Volk, auch wenn sie wissen, dass sie eine Mehrheit gegen sich haben, aber sie sind trotzdem innerhalb Deutschlands sind sie das eigentlich richtige Volk. Und diese linksgrünen Versifften, die sind zwar auch im Personalausweis deutsch, aber das ist nicht das Volk. Das ja, Volk bestimmen die selbst. Und wie groß das dann ist, das spielt schlussendlich keine Rolle. Ja, wir müssen aber unterscheiden. Also in Dortmund sprechen wir über harte, autonome, nationale Nationalisten, die eindeutig eine viel härtere Position einnehmen, sage ich jetzt mal, als der Pegida-Mitläufer im Osten. Ja? Das glaube ich, genau. Also, da laufen ja auch Mütter mit ihren Kinderwagen absolut, rum genau. und so weiter. Die Angst haben und denen man erzählt hat, man würde ihnen was wegnehmen. Ja, oder die Furcht haben, dass man sie bedroht. Und die Angst muss man erstmal ernst nehmen, also die muss man akzeptieren erstmal. Damit muss man arbeiten sozusagen. Aber das ist ein anderes Feld. In Dortmund passiert aber Folgendes. Wenn in Dortmund die Nazis einen Aufmarsch planen, dann gehen alle möglichen gesellschaftlichen Gruppen hin und planen den Gegenaufmarsch. Das heißt, jeder in Dortmund sieht, naja, die 50 oder 100 Nazis sind eine Minderheit und die Stadt zeigt ihnen, ihr gehört nicht dazu. Also bei aller Liebe, ihr könnt nette Menschen sein, aber mit eurer politischen Meinung seid ihr hier nicht zu Hause, wir gehören nicht zu euch, wir sind anders. Ja, nichtsdestotrotz scheinen sie sich ja in Dortmund von Dorstfeld ja auch wohl zu fühlen, ne? Naja, man muss aber die Geschichte von wissen, wie die da hingekommen sind. In den 90ern, in den 2000ern gab es in Dortmund Dorstfeld die Tendenz, da gab es den Wunsch, was zu gründen, und zwar eine nationale Zone zu gründen. Mhm. Und dann hat man Nazis aus ganz Deutschland eingeladen. Ja, und die sind dahin gezogen. Die sind bewusst nach Dortmund gezogen, um dort einen Stadtteil zu verändern. Also das hat auch Struktur, das ist geplant, das ist kein Zufall, dass die dahin gekommen sind. Ja, also das muss man sich zumindest mal bewusst machen. Also es geht nicht darum, das ist nicht einfach passiert, sondern es gab die Idee, dort etwas aufzubauen. Und daraufhin sind Nazis zum Teil aus ganz anderen Bundesländern aufgebrochen, zum Beispiel aus Bayern, und haben sie gesagt, wir siedeln uns in Dortmund an. So, das heißt, da gab's die Idee, eine Zone zu gründen. Das war aber, das ist in Sachsen aber nicht so. Ja, also in Sachsen ist es eben nicht so, dass da irgendwas geplant initiiert wurde. Der Punkt ist, natürlich fühlen die sich wohl. Die gehören ja auch, ne, also die leben da ja. Hm. Was sollen die machen? Und was sollen die anderen machen? Man kann ja keinem verbieten, in Dortmund zu wohnen. Aber was man ihnen nehmen kann, ist, man kann ihnen die Möglichkeit nehmen, sich öffentlich auf der Straße zu präsentieren. Und zwar als alleinige Vertretung für die Bevölkerung. Und wenn ihnen das nicht gelingt, dann können sie auch keinen sozusagen Anschluss finden. Und dann können auch kein Bild konstruieren von schweigender Mehrheit, die hinter uns steht. Und das nimmt der ganzen Gruppe doch eine Menge Dynamik. Und wenn man sich jetzt Sachsen anschaut, ist genau das Gegenteil passiert. Dort haben die Menschen, oder nein, dort haben diese, der harte Kern hat das Gefühl, dass sie sozusagen getragen werden von der Mehrheit der Gesellschaft. Und das kann nur sein, weil die Mehrheit der Gesellschaft schweigt. Ja, also weil niemand widerspricht, ne? Genau. So ist es, ja. Ganz genau. Und das ist das Prinzip von Populismus. Populismus funktioniert so lange, solange die Mehrheit schweigt. Weil solange kann der Populist behaupten, er spreche für die Mehrheit. Und da sehe ich das Problem. Also das ist sozusagen auch die Krux dahinter, warum ich von Zivilgesellschaft spreche. Mir geht's nicht darum, nicht missverstehen im Sinne von, mir geht's nicht darum, dass wir Leute auf die Straße schicken, die Nazis verprügeln. Ja, also darum geht's mir gar nicht drum. Wir werden die nicht los. Die sind da. Also dieses Gedankengut ist überall auf der Welt. Ja, das ist schade und man muss dagegen argumentieren, man muss dagegen agieren, wenn es gewalttätig wird. Aber viel wichtiger ist, dass man ihnen zeigt, ihr seid nicht diese Gesellschaft. Oder zumindest seid ihr nicht in der Mehrheit. Also genau, ihr seid sie halten nicht. Sich ja selbst immer noch für das Volk. Das ist zumindest meine These. Ja, ist auch. Aber man kann ihnen ja klar machen, das kann ja sein, ihr könnt auf dem Dorf, macht es euch selbst. Genau. Aber ihr seid hier nicht die Mehrheit und ihr seid hier nicht erwünscht. So ist es, genau. Und ihr sprecht nicht für uns. Das ist das Entscheidende. Ja. Also weil in dem Moment, wo sie nicht für uns sprechen, da können sie auch nicht mehr in Anspruch nehmen. Und vor allen Dingen, sie können ja als Gruppe über sich behaupten, was auch immer sie wollen. Richtig. Und fordern, was auch immer sie wollen. Richtig, genau. Sie, ja. Ne, solange sie sich da an die Grundrechte halten, die sie nicht überschreiten, können sie fordern, was sie wollen. Ne? Die können ja auch, wenn sie wollen, auf Bauernhöfe ziehen und ein ökologisches Leben führen. Sie können da machen, was sie wollen, solange sie sich an die Gesetze halten. Das ist eine ganz einfache Angelegenheit. Übertreten sie die Gesetze, müssen sie mit der Reaktion des Staates rechnen. Und da kommen wir zu einem zweiten Problem, was wir eben schon angesprochen hatten, in Einsiedel, die Polizei oder das staatliche Handeln. Mhm. was in Sachsen natürlich auch eine Besonderheit darstellt. Ja, also, wir haben in Sachsen das Phänomen, dass Kurt Biedenkopf in den, 90ern, das war ja der erste Ministerpräsident in Sachsen, die großartigen Worte genannt oder den Satz gesagt hat, dass Sachsen immun wären gegen jede Form von Extremismus. Steile These. Ja, absolut. Und ich weiß noch nicht mal, was wortwörtlich so gesagt hat, aber das ist sozusagen das, was man überliefert hat. Ja, genau. der Punkt ist, darauf baut eine ganze Ideologie auf. Ja, auch so Professoren wie Patzelt baut auch genau auf dieser Idee auf, nämlich der Aussage, wenn die immun sind, brauchen wir nicht viel an politischer Bildung zu machen. Und das ist tatsächlich passiert in Sachsen. Also in Sachsen ist die politische Bildung sehr, sehr schwach ausgeprägt im Vergleich zu anderen Bundesländern. Da wird wenig Engagement gezeigt zum Teil. Schwierig ist es auch, das staatliche Handeln ist immer ausgerichtet auf die Bekämpfung von Linksextremismus. Also bis vor kurzem war das Top-Thema Nummer eins, nicht die Bekämpfung von zum Beispiel NSU-Strukturen, sondern es war sozusagen auf Platz eins immer die Bekämpfung des potenziellen Linksextremismus. Wobei das aus staatlicher Sicht ja auch nachvollziehbar ist, weil sich Linksextremismus ja auch häufig gegen herrschende Strukturen wendet, also sprich auch gegen den Staat. Und da ist so ein Polizist, der sieht natürlich, okay, die einen, die wollen ihr Rechtsstaat in ganz engen Grenzen, das kommt meiner Position relativ nah, ja. Und die anderen wollen Anarchie und Alkohol und die schmeißen mir hier Steine ins Auto. Ja, das ist nicht ganz falsch, aber in Sachsen ist es so, es gibt eine Extremismustheorie, die in Sachsen vertreten wird, die ist ziemlich isoliert. Und zwar lautet die, dass dass Linksextremismus den Rechtsextremismus erst schafft. Okay. Und umgekehrt. Das heißt, daher kommt die Forderung immer, wenn wir Rechtsextremismus bekämpfen müssen, dann müssen wir auch Linksextremismus bekämpfen. Darunter wird dann aber wird sehr, sehr weit gefasst. Also das kann auch mal die PDS treffen, die heutige Linke. Ja, die dann ebenfalls darunter subsumiert wird und wo dann gesagt wird, ja, die sind ja auch schon fast Extremisten. Weshalb sind ja auch unter vom Verfassungsschutz ja auch. Natürlich, natürlich, klar. Ja, ja. Mhm. Und jetzt schauen wir uns an, was dort passiert in Sachsen. Dann fällt massiv auf, dass die Polizei offensichtlich ein Problem damit hat, zum Teil gegen Rechte zu agieren. So, das ist einfach so. Schauen wir uns Freital an. Ich weiß nicht, wie oft Freunde von mir diese Freitaler Bürgerwehr gemeldet haben. Wir haben damals angefangen, die zu melden auf Facebook. Ich glaube, wir haben sie 1800 Mal gemeldet. Also nicht wir alleine, sondern die Leute, die das mit uns gemacht haben. Facebook sah keinen Grund zu handeln, kann ich ihnen jetzt auch nichts vorwerfen erstmal. Die haben ihre eigenen Standards. Aber staatliches Handeln, ja. Was ist passiert? Es sollte dann am Amtsgericht verhandelt werden, was da in Freital passiert ist, ja, und es geht dort um Bombenanschläge, es geht um Brandanschläge, die sollten alle einzeln verhandelt werden. Also die sächsische Justiz ist davon ausgegangen, es handelt sich um Einzeltäter, die jeder einzeln agiert haben. Mhm. In dem Moment, wo das ans Amtsgericht gehen sollte, hat die Bundesgeneralstaatsanwaltschaft sich des Falles angenommen und hat im Laufe von nur einer Woche entschieden, es handelt sich um eine kriminelle, terroristische Organisation und hat die GSG 9 geschickt, um diese Leute festzunehmen. Ja? Man sieht da den unterschiedlichen Bewertungsmaßstab, den die sächsischen Behörden dem entgegenbringen und den Bundesbehörden demselben Fall entgegenbringen. Und das ist eigentlich auch so ein Grundproblem. Also es gibt auch ein staatliches Handeln, was nur eingeschränkt funktioniert. Wo ich persönlich, und das ist eine sehr persönliche Einschätzung, sagen würde, das hat viel mit der Situation der sächsischen CDU zu tun und der Dauerregierung dieser sächsischen CDU, die ziemlich fest im Sattel sitzt, ja, und oder gesessen hat. Also jetzt brauchte sie ja zum ersten Mal oder zum zweiten Mal einen Koalitionspartner, die SPD, die aber auch nur Juniorpartner ist. Mhm. Also, ne, und die in Sachsen auch längst nicht so weit links steht, wie sie in anderen Landesverbänden steht. Das heißt, wir haben so eine Grundstimmung, die auch konservativer einfach ist in der Gesellschaft. Schauen wir uns das Beispiel Leipzig an, da ist es ganz anders. In Leipzig gibt es Konnewitz. Wenn ein Nazi nach Konnewitz reingeht, dann gibt es einen Riesenaufstand. Das ist nicht vergleichbar mit hier, sondern da werfen die Leute aus den Fenstern alles, was sie haben. Und die Straßen oder beziehungsweise die Gegend wird verteidigt bis aufs Blut. Ja, da gab es diese Ausschreitungen in Konnewitz. Da gibt es ja so dieses, wem gehört die Stadt, ne? Also ja, ja, genau. Wem gehört der Stadtteil vor allem? Also Konnewitz ist der linke Stadtteil. Sowas gibt es in Chemnitz zum Beispiel gar nicht. Ja, und das ist auch in Sachsen ziemlich einzigartig. Hat das vielleicht auch was mit der demografischen Struktur zu tun? Also wenn man jetzt zum Beispiel jetzt den Stadtteil Konnewitz mit Chemnitz vergleichen würde? Kann ich nicht beurteilen, weil ich da nichts zu weiß. Was ich definitiv weiß, und das ist vielleicht der Punkt, ist, es gibt in Konnewitz einfach gewachsene Strukturen, die also Gruppen, Organisationen, die seit der Wende aktiv sind und sagen, wir sind gegen rechts, gegen Faschismus, gegen kapitalistische Ausbeutung und ähnliches. Und die haben sich da einfach festgesetzt und verfestigt. In Dresden gibt's das gar nicht. Ja, also oder wenig. Das sieht man auch daran, dass in Dresden Pegida deutlich erfolgreicher war als in Leipzig. Ja, also in Leipzig hat sich zum Beispiel auch die Universität gegen Pegida gestellt. Wo war das denn? Also in einer der beiden Städte, da weiß ich jetzt aber nicht mehr, ob Dresden oder Leipzig, die halt auch so eine, ich sag mal, so ein bisschen wie in Düsseldorf die Kö, ne, halt so eine super teure Einkaufsstraße. Ne? Also, da läuft dann Pegida oder Legida, läuft dann da durch die Gassen und gucken links und rechts in Schaufenster, wo Uhren für über 20.000 Euro drin liegen. Und also irgendein Reporter, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ich glaube Dunja Hayali oder was, die dann davon berichtet hat, die hat gesagt, also total krass, ne? Die Leute, die selbst von Hartz IV leben, laufen dann durch eine Innenstadt, wo sich die Reichen und Schönen Uhren für über 20.000 holen und wettern gegen Flüchtlinge, die noch weniger haben als sie, anstatt irgendwie nach oben zu bellen, treten sie lieber nach unten. So, und ja, da muss ich auch sagen, also ich glaube nicht an die These, dass Armut treibende Kraft sei. Weil wenn man sich die Studien anschaut zu Pegida, die in der letzten Zeit erschienen sind, und da sind ganz spannende bei, von Universitäten in Göttingen zum Beispiel, dann ist das der Mittelstand, der da läuft. Das sind Handwerksmeister, das sind Handwerker, das sind Selbstständige. Ja, der größte Teil sind Selbstständige. Ich persönlich finde es sogar gefährlich, dass man sehr häufig so diesen Rechtsradikalismus und diese Pegida-Geschichten automatisch mit Hartz IV und Armut verknüpft. Das halte ich wirklich für eine Gefahr, weil ständig suggeriert wird, naja, ach Gott, ja, ich habe ja Arbeit oder so. Also ich kann ja dann, das schafft ja auch wieder so dieses Bewusstsein, ich kann ja gar kein Rassist sein, weil das bin ich doch erst, wenn ich dann irgendwie 370 Euro im Monat zum Leben habe oder so. Da laufe ich vielleicht Gefahr, aber vorher nicht. Das ist, also, und ich wehre mich dann wirklich, dass man einkommensschwache Menschen, wir haben arme Menschen, einkommensschwache Menschen, sofort mit Rassisten gleichsetzt. Ich glaube, das war ja auch nicht das Ziel gerade. Ja, also, aber gleichsetzen sowieso nicht, aber also in meiner Welt ist es schon so, dass da sehr viel, also zumindest in der Agitation der Menschen wird immer darauf hingewirkt, ja, pass auf, die nehmen euch was weg, wenn die Millionen kommen, die ist nicht alles für alle da. Ja, aber die nichts haben, bezahlen? Die haben doch gar nicht so die Angst, dass ihnen noch was weggenommen wird, sondern die was haben, also da unterstütze ich ja voll den Markus, dass sie sagen, das ist ja dieser Handwerksmeister, ja, oder diese Mittelständler, die ja etwas haben, die ja Angst haben, dass ihnen was weggenommen wird. Und das ist gerade nichts mit Armut zu tun. Ich finde, Hamburg ist ein fantastisches Beispiel, also Blankenese, ja, dieses Ghetto, oder wie man bei den Reichen sagt, gated community. Ja. Das würde man über Duisburg magst du ja nie sagen. Das ist ja auch interessant. Da ist ganz klar, das ist Ghetto. Aber das ist so eine geschlossene Gesellschaft. Ja. Was haben die denn gemacht, als Flüchtlingsheim in ihrer Nähe aufmachen sollte? Gut, aber andererseits zum Beispiel diese Debatten, dadurch, dass jetzt so viele Flüchtlinge da sind, müssen wir auch an den Mindestlohn wieder ran. Da ist doch die Zielgruppe, der du Angst einjagen willst, ist doch genau der Mindestlohnempfänger. Aber da müssen wir unterscheiden. Also zu Pegida kann man ganz klar sagen, Pegida ist eine männliche Veranstaltung. Pegida ist eine Veranstaltung von Menschen, die sich ein gewisses Maß an Wohlstand erarbeitet haben. Natürlich kommen da auch Menschen, die nicht in diese Gruppe gehören. Aber schauen wir es uns an. Ein Lutz Bachmann beispielsweise, der ist nicht arm. Das heißt, in der Bewegung selbst gibt es unheimlich viele Menschen, die ganz unterschiedlich sind. Aber dominieren tun in der Bewegung definitiv Menschen, die sozusagen ja im Mittelstand sind. Ja, also ist die Angst des Mittelstandes. Und das ist übrigens viel schlimmer noch, weil der Mittelstand hat immer Abstiegsängste. Und die werden wiederum geschürt. Und dann sind wir da, wo du eben sagtest, nämlich bei der Frage von Hartz IV. Das heißt, der Mittelstand wird unter Druck gesetzt über die Abstiegsangst, die er hat. Und das ist dann wiederum der Punkt. Ja, also wenn ich Abstiegsängste habe, dann muss ich die ja irgendwo festmachen. Woran mache ich die fest? Ich nenne sie ja gerne die Besitzstandswahre. Ja, das sind sie. Ja. Das sind sie auch. Und der Punkt ist, und das ist vielleicht ein Phänomen, was ganz viel stärker noch in den neuen Bundesländern zum Tragen kommt. Die Menschen haben sich im Rahmen von 25 Jahren eine neue Existenz aufgebaut. Ja, die gab es vorher nämlich nicht. Und jetzt kommen andere, und das ist vielleicht die Wahrnehmung, die da prägt. Und die wollen sich auch eine Existenz aufbauen. Und dann gibt es das berühmte Nullsummenspiel. Ne? Und das ist die Wahrnehmung auch. Das heißt, Menschen reflektieren ja heute viel weniger, als sie es noch früher getan haben. Also gerade politische Handlungen und ähnliches, sehr vieles sehr diffus für die Leute. Und dann stellen die sich einen einzelnen großen Topf Geld vor. Und aus dem wird alles genommen. Und wenn es diesen großen Topf gibt und die Königin verteilt das Geld, weil das ist die Wahrnehmung, die da vorherrscht, und die Königin verteilt dieses Geld. Und jetzt kommen noch mehr Leute, die der Königin sagen, wir brauchen auch Geld. Dann bekommen die anderen weniger, weil im Sack ist ja nur ein gewisses Maß an Gold drin. Das ist aber natürlich staatliches Handeln, dass staatliches Handeln so nicht funktioniert, sondern dass wir getrennte Töpfe haben. Also beispielsweise, wenn wir sagen, wir zahlen Flüchtlingen ein ordentliches Salär, heißt das nicht im Umkehrschluss, dass die Rentner weniger bekommen, weil das sind zwei völlig voneinander getrennte Töpfe, die überhaupt nicht miteinander verbunden sind. Das merken die Menschen aber nicht. Die Menschen stellen sich dort vor und deshalb ziehen so Sprüche wie, kommen die Roma und klauen meiner Oma die Rente. Ja, ja. Das funktioniert nur, weil die Leute nicht reflektieren und nicht wissen, dass es verschiedene Töpfe gibt. Die haben halt erstmal nichts miteinander zu tun. Wird das denn, ja gut, aber ich finde es jetzt ein bisschen billig, aber wirklich nur ein bisschen dann zu sagen, naja, die Leute reflektieren einfach nicht so. Ja, das stimmt sicherlich auch, aber ist es ja auch nicht so, dass das ja auch so bewusst auch durchaus medial lanciert wird? Und vor allen Dingen auch durch die Parteien. Ne? Also wenn ich mir die Union angucke und die AfD angucke, da ist doch ganz klar, die machen doch ihre Politik damit, dass sie sagen, wir können ja das Geld nicht zweimal ausgeben, sondern wir haben es nur einmal. Da wird doch ständig das Bild dieses Kuchens ja immer... Ja, natürlich. Der Kuchen ist ja auch da. Die Frage der Verteilung ist doch die Frage. Und niemand wird weniger bekommen, nur weil Flüchtlinge nach Deutschland kommen. So, das ist einfach Fakt. Nichts wird gekürzt. Das macht niemand, hat das auch vor. Das war doch, Schäuble hat doch gesagt, also bevor wir sozusagen in Deutschland diese Willkommenskultur hatten, ne, hieß das, die Flüchtlinge werden uns keinen Cent mehr an Steuern kosten. Kaum waren sie da, schon hat Schäuble ganz laut darüber nachgedacht. Welche Steuer war das? Ich glaube, das war die Benzinsteuer, die erhöht werden wollte, für die Flüchtlinge. Ja, aber hat er ja nicht. Also ja, aber allein durch die Tatsache, dass... In Deutschland, dem Autoland, ne, ja, damit kriegst du die Leute sofort auf die Palme. Und also meine These ist, das war gewollt. Nee, das kann ich nicht beurteilen. Das will ich auch gar nicht. Weil dazu müsste ich erstmal wissen, was er sich dabei gedacht hat. Und das wissen wir ja nicht. Fakt ist, das war ein Testballon. Ja, also da braucht man, das ist klar. Länger als 48 Stunden war das Ding auch gar nicht in den Medien. Ja, ja. Das war ein Testballon. Das ist aber Schäubles persönliche Art. Ja, also so macht Schäuble Politik, würde ich sagen. Ich glaube, das machen ja viele, ne? Auf EU-Ebene ist das vielleicht auch so, ne? Aber normalerweise lässt sie ja irgendwelche Leuten aus der zweiten Reihe solche heiklen Themen vorschlagen. Das machst du nicht als Minister selbst. Genau. Deswegen, das war schon ungewöhnlich. Ja, und Schäuble kann das. Das ist der einzige Minister, der es kann, weil auf den will niemand verzichten in der Regierung. Das ist einfach so. Ich meine, Seehofer kann es noch besser als Schäuble. Ja, der macht es noch auf einen anderen. Aber der Punkt ist, es ist ja nicht passiert. Zu keinem Zeitpunkt gab es diese Entwicklung. Und das ist natürlich auch, was soll man dazu sagen? Natürlich ist die Gefahr da, dass man Menschen gegeneinander ausspielt. Wohnraum beispielsweise ist ja auch so ein großes, gern gesagtes Thema. Übrigens auch im Osten wird das immer wieder thematisiert. Jetzt hat Chemnitz einen Leerstand von etwa 20%. Ich wollte gerade sagen, im Osten ist sowas ein Thema. Das heißt ja auch nicht, dass das alles bewohnbar ist. So. Doch, in Chemnitz ist ja, der große Teil, der ist wieder bewohnbar. Also man muss ehrlich sagen, in Chemnitz tut sich gerade ganz viel. Chemnitz wird eine ganz andere Stadt. Und darum geht's eigentlich. Die Menschen wollen kein anderes Chemnitz, die dort gegen das agieren. Die wollen ihr altes Chemnitz bei der haben. Ja, soll alles so bleiben, so ist wie es war. Darum geht es eigentlich. Ja, es geht um die Beharrung auf sozusagen vorher festgelegten Normalzuständen, so, die wir irgendwie definiert haben. Hm. Und das heißt für Chemnitz, Chemnitz hatte einen so niedrigen Ausländeranteil, dass es sie eigentlich faktisch in der Öffentlichkeit kaum gab. Jetzt muss man sagen, Chemnitz ist eine Stadt, die hat ungefähr, ich glaube, 120.000 Menschen nach der Wende verloren. Ja, die war also mal deutlich größer. Was jetzt gerade in Chemnitz passiert, ist eigentlich hochpositiv. Man sieht, überall werden alte Gebäude wieder reaktiviert, werden wieder saniert, die werden wieder bezugsfertig gemacht. Das heißt, Straßenzüge, wo vorher jedes zweite Haus unbewohnt war, sehen plötzlich wieder bewohnt aus. Hinter den Gardinen ist wieder Licht, ja, und abends, also das ist so, also das muss man einfach auch so sagen. Das heißt, da findet unheimlich viel Leben statt. Junge Menschen beginnen damit, dort Clubs einzurichten oder Kneipen. Das ist nicht mehr so die Geisterstadt, wie so. Genau, wie man sie früher so gesehen hat. Also das ist, beginnt wieder Leben in die Stadt zu kommen. Und gleichzeitig halt ist die Stadt bunter geworden. Also es gibt sowas wie, das war vor, ich glaube, 2 Wochen oder 2,5 Wochen, der erste sächsisch-syrische Divan, wo wo sozusagen Frau Professor Brummert gemeinsam mit anderen organisiert hat, dass Musik aus Syrien erstmal vorgespielt wurde den Menschen in der VHS. Was aber noch viel entscheidender war, Gedichte. Und dann war ein junger syrischer Aktivist dort, der geflohen ist, der auch im Gefängnis war, der gefoltert worden ist, der jetzt Deutsch lernt. Und er hat seine Gedichte auf Arabisch und eben auf Deutsch vorgetragen. Mhm. Und da hat man halt schon gemerkt, die Menschen gehen auch mit. Also das heißt, die haben das wahrgenommen und ernst genommen. In dem Moment, wo man vor einem Menschen steht, und das ist vielleicht der Weg, den man gehen muss, ändert sich die Haltung. Wobei ich da sagen muss, also die Menschen, die da hingehen, die sind ja auch aufgeschlossen, sonst würden sie da nicht hingehen. Ne? Das heißt, du gehst ja schon dahin, um zu sagen, okay, ich bin vielleicht ein bisschen voreingenommen, aber ich stelle meine eigenen Vorurteile jetzt auf die Probe. Ja. Ich gehe dorthin, ich höre mir das an und bilde mir danach nochmal neu ein Urteil und überprüfe meine Voreingenommenheit. Ja. Ja. Das heißt, die Leute sind ja schon bereit, über ihr eigenes Handeln nachzudenken. Da kriegst du aber den du erreichen willst. Den erreichst du damit nicht. Nee, den Nazi. Deswegen den Nazi will man auch gar nicht erreichen. Also ich meine, wie will man den Nazi erreichen? Im Idealfall willst du das schon. Ich wüsste nur nicht wie. Also jemand, der so ein verfestigtes Weltbild hat, der kommt, also ich habe mit Aussteigern Kontakt gehabt, die sind ausgestiegen wegen Solingen beispielsweise. Ja, also mit dem habe ich lange gesprochen. Der hat sozusagen Solingen verpasst, weil er zu betrunken war und keine Lust hatte. Und am nächsten Tag hat er 3 Kreuze im Kalender gemacht, dass er nicht dabei war und dass er nicht diese Schuld auf sich geladen hat, die seine Freunde, seine damaligen, auf sich geladen haben. Der ist heute Aussteiger, der wohnt lange nicht mehr in NRW, weil er hier weg musste. Das heißt, die Menschen können da rauskommen, aber die sagen auch alle, es ist niemand, der von außen kommt und sagt, geh raus. Sondern das sind Prozesse, die stattfinden. Das hat viel mit der eigenen Erfahrung zu tun. Das hat viel mit dem Lebensgefährtinnen oder dem Lebensgefährten zu tun, mit Freunden und Ähnlichem. Ich will die nicht erreichen über einen arabisch-sächsischen Divan, wo man Literatur liest. Aber der Unterschied ist, dass es das öffentlich in der Stadt gibt, schafft Raum für Kontakte, für Beziehungen, für die Menschen. Und das ist der Unterschied. Das gab es vorher oftmals so nicht. Und vor allen Dingen, also gerade diese Menschen, die auf der Kippe stehen, zwischen ich bin hier Refugees welcome oder ich habe Angst, nachts vergewaltigt zu werden. Also für diese Menschen ist das dann natürlich wirklich sehr, sehr gut. Ne? Genau. Also, die dann direkt so in den Kontakt das meine ich mit Zivilgesellschaft. Ne? Also das ist das, was ich mit Zivilgesellschaft meine. Hm. Das heißt, da engagieren sich Leute, da wird was aufgebaut. Das braucht Zeit. Und das ist halt das, was man auch immer bedenken muss. Hier hat sich Zivilgesellschaft auch nicht in 5 oder 10 Jahren entwickelt, sondern das sind Prozesse gewesen. Also wir haben bestimmte Formen des Umgangs entwickelt. Und das ist das, was sozusagen im Osten oder in den neuen Bundesländern, ich will sie gar nicht Osten nennen, also in den neuen Bundesländern zum Teil noch fehlt, was einen hohen Nachholbedarf hat und wo die Menschen sozusagen sich ja auch zum ein Stück weit alleingelassen fühlen. Also nehmen wir uns das Beispiel, da sind wir wieder in Sachsen. Was wird finanziert? Wo wird Hilfe geleistet von staatlicher Seite? Also beispielsweise in der Struktur von Gruppen, Vereinen und Ähnlichem. Das muss sich ja auch alles entwickeln. Was da, wird gefördert? So ist es, ganz genau. So, und da hat Sachsen auch viel Aufholbedarf. Also das heißt, unter Biedenkopf und unter seinen Nachfolgern, beziehungsweise Nachfolger, es ist ja nur einer, ist da nicht viel passiert. Und die fangen jetzt erst an, langsam gegenzusteuern aufgrund des Druckes, der von außen kommt. Das ist ja ein riesiger Punkt. Wenn ich alleine bin und niemand ist da, der mir sagt, dass ich was falsch mache, rette ich mich ja sozusagen von Jahr zu Jahr aus der Situation, selbst was tun zu müssen. Und das ist der große Unterschied. Und dann sind wir wieder bei so Städten wie Freital, die eigentlich gar nicht, das sind ja keine bösen Städte. Die Menschen sind da ja auch nicht alle per se böse oder da wird ja nicht jeden Tag ein Mensch über die Straße gejagt. Aber es haben sich dort Gruppen verfestigt, die haben sich dort gebildet, die haben sich dort festgesetzt, die haben dort Strukturen aufgebaut und die nutzen die. Und da ist es einfach auch eine Verpflichtung des Staates, diese Strukturen, wenn sie denn grundgesetzwidrig sind, zu zerschlagen, dass sie gar nicht erst existieren. Und es ist Aufgabe der Zivilgesellschaft, sich dagegen öffentlich zu äußern und klar zu sagen, das wollen wir nicht. Und ja, da liegt eigentlich das Problem. Also zum Beispiel, was du jetzt sagst, da haben sich Gruppen und Strukturen vor Ort gebildet. Ich selber muss sagen, ich kann eigentlich das ganze Thema, über das wir heute sprechen, kann ich nur aus Medien wiedergeben, also meine Standpunkte, weil ich selber nie im Osten gelebt habe und ich habe da keinen Einblick in die tatsächliche Situation vor Ort. Wie gesagt, deswegen hätten wir eigentlich den Mirko mal mit dabei haben müssen, weil der steht genau da auf der linken Seite. Und aber wenn ich dann zum Beispiel diese Bürger wären, ne, das wäre was, wo ich als Staat sagen würde, das darf ich überhaupt niemals zulassen. Richtig. Das ist Selbstjustiz und da muss hart gegen vorgegangen werden. Was aber auch teilweise passiert ist, dass die jetzt sagen, ja, okay, dann ernennen wir euch jetzt als Hilfs-Sheriffs und wenn was ist, dann ruft er uns an und dann kommen wir als die richtigen Polizisten und ihr passt nur auf in den Strafen. Und in dem Moment erhebst du die zu Ordnungsamtsmitarbeiter oder wie auch immer, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Und das heißt, die Nazis, die, also ich sage jetzt mal die Nazis TM, ne, so als Gruppe, die verbreiten Angst in der Bevölkerung, weil sie sagen, alles Kriminelle hier, nur Drogen, Vergewaltigungen, Handydiebstähle, Ladendiebstähle und. Wir passen auf und der Staat sagt, gut, und dafür ernennen wir euch jetzt hier zu Hilfs-Sheriffs und ihr habt unser Okay und hier ist unsere Handynummer, ruft uns an, wenn ihr irgendwas seht. Der umgekehrte Fall davon ist, und da sind wir wieder an dem Punkt, die schweigende Mehrheit akzeptiert das dann und unterstützt das auch in dem Sinne, weil sie schweigt. Und die haben das Gefühl, die werden akzeptiert. In Sachsen, und sie fühlen sich ja dann noch stärker. Also nicht in Sachsen nur, sie geht das ja noch weiter. Ne? Also in Sachsen gibt es ja diese Form des Hilfspolizisten, die es bisher, glaube ich, nur in Bayern vorher auch gibt. Da werden dann in Schnellkursen Polizisten, Hilfspolizisten ausgebildet. Die sollen dann zum Beispiel Flüchtlingseinrichtungen schützen, damit Polizisten andere Aufgaben wahrnehmen können. Ich mache mir allerdings schon Gedanken, dass jemand eine Waffe bekommen soll, egal wer, was für eine Waffe, der nur 3 oder 6 Monate ausgebildet worden ist. Weil ich stelle mir dann schon die Frage, warum braucht ein Polizist 3,5 Jahre Ausbildung und Sonderausbildung, um Waffen zu benutzen und Ähnliches, während dann plötzlich nach 3 oder 6 Monaten Kurzausbildung irgendwelche, ich sag's jetzt mal ganz platt, Kevins oder sonst wer, da stehen mit einem Schlagstock und sollen irgendwann, das funktioniert halt nicht. Und vor allen Dingen, also denen fehlt ja auch der juristische Rahmen. Als Zivilgesellschaft würde ich mich ja auch mal fragen, was sind das denn für Leute, die sich freiwillig für so einen Job melden? So ist es. Die sind nicht sonst fest im Job, sondern schon eher so auf der Absteigerbahn und dann wirklich, ich bin unzufrieden, mir geht's nicht gut und jetzt kommen noch die Flüchtlinge und da will ich jetzt drauf aufpassen, dass da nichts passiert. Ja, das ist dann für ganz gut. Genau, das ist genau das, also das ist keine Lösung. Ne? Also ich habe mal... Also das ist sogar noch eine Verschlimmerung des Problems, finde ich. Ich habe mal aus Scherz irgendwann ausgerechnet, wir haben jetzt eine steigende Bevölkerung aufgrund der Zuwanderung was für uns auch sehr positiv ist. Also das ist ja noch ein Punkt, den niemand gerne anspricht. Also wir kommen ja ohne Zuwanderung gar nicht über die Runden. Sonst werden wir eh in 20 bis 30 Jahren eine Gesellschaft sein, ohne Arbeit, ohne alles. Weil gerade Sachsen ist das älteste Bundesland in ganz Deutschland. Wir gehen irgendwie 2030, auch da möchte ich mich jetzt nicht ganz festlegen auf die Zahlen, da gibt es unterschiedliche, aber man geht davon aus, 2030 oder 2040 bereits wird mehr als die Hälfte, also ungefähr 60% der Bevölkerung Sachsens über 65 Jahre alt sein, also noch weit mehr als das. Und es werden dann die über 50-Jährigen werden den Rest darstellen. Und dann gibt es vielleicht noch 10 oder 15%, die unter 40 sind. Damit ist keine Gesellschaft zu gewinnen. Das wissen die Menschen in Sachsen auch. Ist überhaupt kein Problem. Die arbeiten jetzt alle bis 70. Genau, aber das funktioniert halt nicht. Wir wissen alle, das funktioniert nicht. Ja, für die CDU schon, ne? Das sind nein. Wähler. Also nein, das war doch die SPD. Selbst das wissen die eigentlich. Also da gibt es genug Studien drüber, auch von der IHK zum Beispiel, dass es einfach nicht funktionieren wird. Die brauchen Nachwuchs. Also du meinst, der Dachdeckermeister kann mit 70 gar keinen Dach mehr decken? Und der kann auch, das Problem ist, wenn wir 5 Dachdeckermeister haben, die 70 sind, aber nur 2, die 50 sind und nur einen, der 30 ist, dann muss uns bewusst sein, naja, wo sind die Jungen? Wo sind die, die nachkommen? Wo sind die Gesellen, die irgendwann mal Meister werden können? Mhm. Die gibt's nämlich nicht. So, und damit bricht alles zusammen. Also eigentlich ist unser Problem ja ein ganz anderes. Ja, also eigentlich ist unser Problem Zuwanderung. Gar nicht ein Problem, sondern eine Hoffnung. Die Frage ist, wie managen wir das? Darum geht's ja eigentlich. Es geht ja gar nicht um die, dass wir Zuwanderung brauchen, ist jedem klar. Also bis auf ein paar Betonköpfen, die sich dagegen sträuben und da alles versuchen gegen zu machen. Das heißt, wie managen wir das? Das ist halt eigentlich die Frage. Und gerade Sachsen ist ein schönes Beispiel dafür, für die Überalterung, ja. Chemnitz hat unter den Studierenden der TU Chemnitz manchmal den Satz so Rollator-Town, ja, weil ich habe wahnsinnig viele Rollatoren in dieser Stadt, weil die Menschen einfach alt sind. Das ist einfach so. Viele junge Menschen sind ja direkt nach der Wende in der Hoffnung auf Zukunft, auf Job in den Westen gegangen. Ne? Und der Rest ist sozusagen im Osten geblieben und hat dort versucht, was aufzubauen. Und das Problem ist halt einfach, unter den 120.000 Menschen, die weggegangen sind, waren halt auch viele der jungen Leistungskräftigen. Ne? Also das waren die Leistungskräftigen, die sich sozusagen, entweder hatten die noch nichts aufgebaut und hatten noch kein Haus, was sie behalten, da sozusagen gehalten hat. Mhm. Gleichzeitig hat man, und das muss man auch sagen, vom Westen her Industrie abgebaut, massiv im Osten. Man hat die Leute sozusagen, man hat bestehende Strukturen zerschlagen. Nach der Wende, das Ganze mit dem Ziel, natürlich westdeutsche Industrie zu stärken und zu schützen. Also das war auch Teil des Ganzen. Also das muss man auch, das muss man auch differenzierter betrachten. So wird es auch im Osten wahrgenommen von vielen Menschen. Also funktionierende Betriebe hätte man aufgelöst. Es gab nicht funktionierende Betriebe, die hat man einfach noch 2, 3 Jahre am Leben erhalten. Aber der Hoffnung hatte, den hat man platt gemacht, um sozusagen anderweitig westdeutsche Betriebe zu schützen. Und all diese Dinge, die werden da so wahrgenommen. Also die haben das so wahrgenommen, man hat ihnen die Chancen genommen, sich zu entwickeln auch. Ja, und so dieses Gefühl, man sei ja vom Westen ja einfach nur verschluckt worden. Ja, überrannt worden. Das ist ja, betrifft uns ja hier in NRW genauso. Ne? Also die Industrie ist ja auch schwer auf dem Rückzug. Ja. Gerade für mich traurig. Und dafür geht es aber alles runter nach Bayern. Ne? Und da ist ja wirklich, und da ist auch richtig Hightech. Ne? Also da sind alle, ich sag mal, Großkunden von uns, die kommen alle unten aus Bayern. Ja. Ne? Und das ist also hier für NRW als ehemaligen Industriestandort, würde man ja meinen, Bombenvertriebsgebiet, da geht einiges. Aber das wird hier auch immer weniger. Ja, klar. Und man muss halt gucken, das sind Prozesse, die da ablaufen. Und die Menschen haben das so wahrgenommen. Man hat ihnen da, ne, was ist übrig geblieben, den Leuten, als dann zum Teil sich neue Sachen aufzubauen, sozusagen sich neue Strukturen zu schaffen. Und jetzt ist die Angst da, dass jetzt wieder die nächste Umwälzung geschieht. Ne, und dass man wieder verschluckt wird. Und dass man wieder verliert. Und daraus entwickelt sich natürlich auch so eine Widerstandshaltung. Und jetzt kommen Leute und sagen, jetzt braucht ihr Zuwanderung. Aber der einzelne Mensch hat da kein Gefühl für, dass er Zuwanderung bräuchte, sondern das sind ja Makrostrukturen, die ich mir, also Makrophänomene, die ich mir angucken muss, wenn Zuwanderung eine Rolle spielt. Ja, also für den einzelnen Handwerker ist Zuwanderung jetzt vielleicht nicht elementar. Wenn ich allerdings den Handwerker betrachte aus einer gesamtgesellschaftlichen Frage und Zukunftsfrage heraus, dann wird auch für den in 15 Jahren es sehr relevant sein, dass beispielsweise Mohammed bei ihm eine Ausbildung machen kann und dass er somit einen fleißigen neuen Mitarbeiter bekommt, der vielleicht in Syrien geboren, aber in Deutschland aufgewachsen ist, der Deutsch spricht und der eventuell sogar auch noch eine andere Sprache kann, nämlich Arabisch, was dann wiederum auch für ihn Vorteil sein kann, wenn er beispielsweise internationale Kunden gewinnen will. Das heißt, das stimmt, ja. Das muss man den Leuten einfach auch klar sagen. Das sagt ihnen aber niemand. Ja, also da wenig. Wir sprechen immer nur über die Probleme. Aber wir müssen natürlich auch mal die Potenziale uns anschauen. Und davon hört man ziemlich wenig. Und noch viel weniger hören die Leute was von den Potenzialen, die sich nur in ihren eigenen, und da sind wir wieder am Anfang unserer Sache, die sich in ihren eigenen Netzwerken drehen und sich nur darin informieren. Und das ist einfach unser Grundproblem. Das mit den Potenzialen, ich denke mal, dass wir darüber so selten was hören, hängt, glaube ich, auch damit zusammen, weil natürlich ja auch viele staatliche Strukturen ja einfach auch für diese Ankömmlinge fehlen. Ne? Also diese Willkommenskultur, wo man am Bahnhof jetzt irgendwie Flüchtlinge mit Teddybärchen beworfen hat, ist das eine, aber das schafft ja längerfristig ja keine Struktur. Also zum Beispiel Sprachkurse, die in Deutschland... Ruhig auflassen, glaube ich, ist doch... Die fehlen. Wir haben ja zum Beispiel ja hier in Kastrup ja hier im Flüchtlingszentrum jemanden kennengelernt, der gesagt hat, ja, er hat einen Sprachkurs, drei Stunden also die Woche. Der war ja auch Diplom-Ingenieur oder Architekt. Ja, das spielt ja an der Stelle ja sogar keine Rolle. Nur, da finde ich schon, weil damit ja auch Potenzial verschenkt wird. Ja, das sowieso, aber auch jemand, ja, aber da möchte ich auch nicht in dieser Diskussion abdriften. Ja, wir holen uns nur die Ingenieure, ja, bluten dann quasi die anderen Länder dann ja aus. Und die jetzt zum Beispiel, was machen wir denn mit einem syrischen Flüchtling, der über 65 ist? Den schicken wir dann zurück und sagen, ja, hör mal, also noch kannst du hier bei uns nicht mit 70 bis 70 arbeiten, dann kannst du wiederkommen oder was? Also ich möchte mich da jetzt nicht immer auf diese Ingenieure festlegen, sondern aus einer Untermenschlichkeit, unter humanen Aspekt. Und aber davon mal abgesehen, wo war ich denn jetzt gerade bei? Ach so, ja, und dann hat uns doch der gute Mann erzählt, dass er lediglich 3 Stunden in der Woche einen deutschen Sprachkurs hat. Ja. Ich kann ja, also da kann ich noch viel schlimmere Geschichten erzählen. Also die möchte ich eigentlich gar nicht. Naja, es ist halt, ne, da gibt es noch viel, viel schlimmere Geschichten. Aber der Punkt ist, darum geht's auch gar nicht. Also es geht nicht um die Frage Willkommenskultur hin oder her. Also auch das Wort Willkommenskultur ist eigentlich, da sind wir in einem ganz anderen Feld. Da habe ich mich auch intensiv mit beschäftigt, also auch im Rahmen meiner Tätigkeit. Und Willkommenskultur ist auch ein ganz schwieriges Feld, weil was ist Willkommenskultur? Wir müssten ehrlich sein und wenn wir wirklich davon sprechen wollen, müssten wir von Anerkennungskultur sprechen. Und zwar geht es darum, die Lebensleistung von Menschen anzuerkennen. Und da geht es nicht darum, ob der Mensch aus Syrien stammt oder ob der Mensch aus Deutschland stammt, da ist überhaupt gar keine Frage. Wir müssen den Menschen anerkennen als Menschen. Und wir müssen ihn so nehmen, wie er ist erstmal. Und dann können wir darauf aufbauen. Und die Erfahrung ist, und das ist jetzt wieder ein Grundproblem, darüber redet man natürlich auch nicht gerne, ist gerade syrische Flüchtlinge, wenn man sich jetzt anschaut in der Türkei, die bauen dort kleine Geschäfte auf, die sind direkt dabei, Handel zu treiben. Das ist das, was ihnen hier fehlt. Die Option haben sie gar nicht, weil das in Deutschland gar nicht so möglich ist erstmal. Sie dürfen das nicht, weil sonst würden die schon längst überall kleine Kioske aufgemacht haben, was ich noch, Import-Export, weil das einfach die Möglichkeit ist, möglichst schnell in einer Gesellschaft Fuß zu fassen, ohne Ausbildung, ohne dass ich mich vorher sozusagen in das deutsche Ausbildungssystem erpressen lassen. Das ist was anderes, wenn wir auf der Ebene der Kinder argumentieren, die hierher kommen, aber da sehe ich aber gar kein Problem, weil schauen wir uns Kinder an, wie schnell die Deutsch lernen, wenn die sozusagen nicht unter sich bleiben. Und das ist das Problem. Das heißt, die Kinder müssen jetzt schnellstmöglich in deutsche Kindergärten, die müssen schnellstmöglich in Grundschulen, und zwar nicht in Sonderklassen, wo sie dann nur unter sich sind, getrennt vom Rest, sondern die müssen sozusagen, ich nenne das jetzt mal so ganz platt, in die Gesellschaft hineingeworfen werden, ja, so dass sie keine Chance haben, sich zu entziehen, weil das würden wir auch tun. Wenn wir beispielsweise jetzt in Istanbul gestrandet wären, dann würden wir auch versuchen, erstmal Menschen zu finden, die unsere Sprache sprechen, die vielleicht mit uns was gemeinsam haben. Und das ist natürlich eine Sache, die ist menschlich, das machen wir alle. Aber wir dürfen das nicht unterstützen. Und was wir gerade machen ist, und das ist auch wieder eine persönliche Wahrnehmung, wir unterstützen das oftmals, indem wir sie eben... Wir bauen doch die Ghettos. So ist es, genau, genau. Indem wir hingehen und sie sozusagen kasernieren, indem wir sie vom Rest der Gesellschaft abtrennen, nehmen wir ihnen das Potenzial, sich in dieser Gesellschaft zurechtzufinden. Klar gibt es dann Probleme. Also ich bin kein Mensch, der das jetzt so grünäugig sieht oder blauäugig, nennt man das, glaube ich, und durch die Welt rennt und sagt, es gibt nie Probleme. Es wird eine Menge Probleme geben. Ja? Also Nachbarn werden sich darüber stören, dass syrische Familien mit den Kindern abends um 22 Uhr im Sommer auf dem Balkon Abendessen und dass die Kinder erst um 0 Uhr ins Bett gehen. Das ist normal in vielen arabischen Ländern, dass man gemeinsam abends dann noch isst und auch draußen. Ich würde mal sagen, das sind ja noch die kleinsten Probleme. Ich aber würde vor allen Dingen sehen, also die Menschen, die hier rübergekommen sind, die haben halt Kriegserfahrungen, ne? Denen sind vielleicht Verwandte erschossen oder weggebombt worden. Die bringen auch noch ganz andere Probleme mit. Das heißt aber nicht, dass man die damit alleine lassen muss. So und ja, Deutschkurs kriegst du erst, wenn dein Asylantrag durch ist und bis dahin bist du uns eigentlich auch egal. So ist weil, es. Also die brauchen wirklich Hilfe, ne? Und zwar im Sinne von Betreuung, um zu sagen, pass auf, du bist jetzt raus aus der Hölle, du bist jetzt hier und jetzt komm mal runter und setz dich mal hin, atme dreimal tief durch und das dann ist das Schwierigste. Das ist das Schwierigste. Und das findet am wenigsten statt. Also alles geht immer nur Nahrungsmittel, Unterkunft, Bekleidung, vielleicht irgendwann mal Bildung und so weiter. Aber diese psychologische Betreuung, da kriege ich nichts vor mit. Gar nichts. Das ist aber das ist aber das Grundproblem, dass immer argumentiert wird, die Flüchtlinge dürfen kein Geld kosten. Ja. Ne? Also wir müssen auch ehrlich sagen, Ehrenamt hin oder her. Ich habe höchsten Respekt vor Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Ich finde das gut, aber auf der anderen Seite finde ich das bedenklich, weil damit wird der Staat aus seiner Verpflichtung entlassen, weil jugendliche Flüchtlinge zu betreuen ist nicht die Aufgabe von Person XY, sondern es ist die Aufgabe von einem Jugendsozialarbeiter. Diesen Jugendsozialarbeiter kann ich dann aber nicht für 800 Euro netto beschäftigen, mit der Begründung, es ist kein Geld da, sondern dem muss ich natürlich auch ein ehrliches Gehalt zahlen. Ich kenne das jetzt bei den Deutsch als Zweitsprachelehrern sehr gut, weil ich mit den Kollegen auch viel gemeinsam meine Zeit verbracht habe, also mit den Professoren, die dort tätig sind und die gerade in Sachsen was ganz Tolles aufbauen, nämlich, dass es eine Förderung gibt und dass viele Lehrer jetzt auch Deutsch als Zweitsprache, als Zusatzqualifikation bekommen können, weil das schon entscheidend ist, dass man das auch kann. Nicht jeder kann Deutsch vermitteln und nicht jeder kann auch Deutsch als Zweitsprache vermitteln. Das ist nicht so, dass es ausreicht, wenn wir die Person XY nehmen, vielleicht eine Rentnerin oder einen Rentner, und reaktivieren und sagen, mach mal hier mit den Flüchtlingen Deutschkurse. So, damit ist den Flüchtlingen in der Regel vielleicht ein bisschen geholfen, aber längst nicht so, wie man ihnen hätte helfen können. Und jetzt sehen wir, was passiert mit den Lehrkräften. Was verdient eine durchschnittliche Lehrkraft, die Deutsch als Zweitsprache macht, wenn sie Deutschkurse gibt, zum Beispiel im Rahmen von Integrationskursen? 1.000 Euro netto. So. Der Lehrer, der daneben arbeitet und der regulär eine Klasse unterrichtet und übrigens eventuell sogar ein bisschen leichter hat, weil der hat nur, ne, also zumindest muss in Sachsen, keine Fremdsprache vermitteln. Und in Fall, wenn man jetzt mal wiederum Sachsen nimmt, der hat relativ homogene Gruppen. Da sind wenig Menschen drin, die Migrationshintergrund haben. Das heißt, es ist auch verhältnismäßig stressfreier. Der bekommt das Doppelte. Also ich weiß, die Melanie, hier meine beste Freundin, die ist ja Psychologin und die macht zum Beispiel auch so diese Krisenberatung oder Betreuung. Und da war das ja, als in Köln in dieser Baustelle die Bibliothek da eingestürzt ist, ne, in diesen U-Bahn-Schacht. Ja. Da hatte sie zwei Kunden in Gänsefüßchen, die sie dann da betreut hat. Ne, und diese, also das ist halt ein langwieriger Prozess. Ne, da setzt du dich nicht dreimal hin und trinkst einen Kaffee und bist dann fertig und hast deine Arbeit getan, sondern das zieht sich dann über Monate. Ja. Und Ich sag mal, das wäre eigentlich das, was man den Flüchtlingen zukommen lassen müsste. Jetzt weiß ich aber auch, was die Melanie verdient. Und wenn man das dann hochrechnet auf die Zahl der Flüchtlinge, wäre das natürlich auch wirklich extrem teuer. Es ist halt die Frage, was gibt's denn da für Möglichkeiten? Kann man das auch so als Gruppentherapie machen oder geht das nur individuell? Nein, aber das sind, also will ich jetzt gar nicht vertiefen und auch nicht so, dass, aber diese Debatte fehlt mir eigentlich so. Ne? Also ich finde, es geht immer alles so um Geld, also Bekleidung, Nahrungsmittel, Unterkunft, was wir gerade hatten. Aber so dieses Psychologische, das sehe ich überhaupt gar nicht. Und wie gesagt, also was wir Deutschen, die jetzt nichts mit Flüchtlingen zu tun haben, mitbekommen, ist halt auch nur immer so diese finanzielle Debatte. Ne? Und wo sollen die alle unterkommen und wo sollen die zur Schule gehen und warum sind die Turnhallen für meine Kinder nicht mehr zugänglich, weil da jetzt die Flüchtlinge drin wohnen und solche Sachen. Ne? Ja, also, wobei das inzwischen ja jetzt eigentlich so ist, das sieht man ja hier im Buchengärte, ne? Da wurden ja quasi so ein Containerdorf geschafft. Ja, da sitzt jetzt immer einer drin und passt auf, dass da kein Vandalismus stattfindet. Genauso bei uns in Kastrop. Ne? Also dadurch, dass die Flüchtlingswelle dann, ne, also Welle in Anführungsstrichen zurückgegangen ist. Zurückgegangen wurde. Ja. Naja, das ist auch so ein Problem. Also auch die Begrifflichkeiten, die benutzt werden. Ne? Ja. Von Flüchtlingswelle, Strom. Ne? Das sind alles, also diskurstechnisch sind das alles Verknüpfungen mit Themen, Katastrophen. Die, ja, vor allem auch nichts miteinander zu tun haben. Und vor allen Dingen auch eine Entmenschlichung. Ne? Ja, also eine Welle ist halt Wasser, ist ein Gegenstand. Genau. Das sind so keine Menschen. Genau. Also man entmenschlicht die Menschen sozusagen. Das ist die erste, eigentlich ist es der erste Schritt dazu, sie zu bekämpfen. Also in dem Moment, wo ich Menschen ihre Menschlichkeit abspreche und es erfolgreich umsetzen kann, dass die Menschen nicht mehr als Menschen wahrgenommen werden, kann ich sie ganz anders behandeln, als wenn ich sie als Menschen wahrnehme. Ja. Das ist das, was ich vorhin sagte, mit in dem Moment, wo gestandene Pegida-Anhänger das erste Mal in einen direkten Kontakt mit Flüchtlingen kommen, mit den betroffenen Menschen kommen, ändert sich oftmals auch deren Haltung. Das passiert nicht von jetzt auf gleich, aber das sind schleichende Prozesse. Weil eigentlich ist die Angst am größten in dem Moment, wo man sie nicht kennt. Also es gab gestern eine schöne Umfrage, da hat man mal gefragt, wie viele Deutsche eigentlich Muslime kennen. Ja, also wir haben ungefähr 5 Millionen Muslime in Deutschland. Mhm. Wie viele Muslime, wer hat eigentlich alles muslimische Freunde? Und das Interessante war, dass die Mehrheit der Deutschen keine Muslime kennt. In ihrem Bekanntenkreis. Wobei das ja wirklich schon fast kaum zu glauben ist, weil wir schon mehr als die Hälfte hat keinen persönlichen Kontakt in seinem Freundeskreis zu Muslimen. Die haben die natürlich im Alltag, im Supermarkt, aber die haben keine Freunde, also die teilen mit denen kein Leben. Die kommen nicht auf die Idee, die zum Grillen einzuladen oder ähnliche Sachen. Und da sieht man halt, wie stark die Segregation, also die Trennung der Menschen, die sozialräumlich immer noch wirkt. Also wir haben ganz unterschiedliche Felder, wo sozusagen, man nennt das ja so, ich mag den Begriff nicht, aber ich nenne ihn jetzt einfach Bio-Deutsche, sich mit Menschen mit Migrationshintergrund treffen. Ja, ich würde übrigens diese Trennung gar nicht machen. Ich habe mal scherzhaft gesagt, dass Ali, der in Köln aufgewachsen ist und dessen Eltern ich dann kenne, seitdem ich klein war, mir viel näher ist als jeder Mensch in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, also das spielt die Herkunft keine Rolle. Das verbindet einen ja dann auch mehr. Natürlich. Ja. Und das ist halt das, was fehlt in weiten Teilen. Und das ist jetzt interessant, weil gerade im ländlichen Raum fehlt es ja völlig. Ne? Also schauen wir uns so Städte an, gucken wir uns Einsiedel an. In Einsiedel gab es vorher fast keine Migration. Im besten Fall hatten die was mit Vietnamesen zu tun, die dort gearbeitet haben, genau, die aber auch zur DDR-Zeit keinen Kontakt zur normalen durchschnittlichen Bevölkerung hatten der DDR. Das wurde immer getrennt. Und deshalb sagen auch viele, ja, die Vietnamesen waren kein Problem, also es ist auch so eine Aussage, die man öfters mal im Osten hört, waren kein Problem, weil das die waren Arbeiter. Genau, die sind ja zum Arbeiten gekommen und wieder gegangen, wenn die auch ihre Ausbildung hatten. Die haben ja auch nicht wahrgenommen, ne? Ja, doch schon, aber die haben ihre Ausbildung gemacht. Und dann hatten die was. Und vor allem, man wusste, das ist begrenzt. Ne? Genau. Also die sind jetzt so und so lange hier und dann gehen die auch wieder. Genau. Das ist, glaube ich, was. Gastarbeit. Genau. Damit würden ja auch viele Deutsche klarkommen. Wenn du sagen würdest, pass auf, die Syrer, wir nehmen jetzt 1 Million, aber nach 5 Jahren gehen die alle wieder, dann hättest du hier schon viel, viel mehr Entspannung drin. Aber wenn die jetzt bleiben und das ist die Angst. Bloß entwickeln. Ne? Das ist die Angst. Das ist eigentlich, das habe ich vorhin benannt, das Beharren von Normalität. Also wir wollen uns als normal wahrgenommene Gesellschaft nicht aufgeben. Ja, jeder Wandel könnte könnte ja auch Gefahr bergen. Ne? Also jeder Wandel kann auch negativ sein. Also niemand kann garantieren, dass am Ende was Positives bei rumkommt. Aber ne, niemand kann, gar nicht für einen persönlich. Ne? Man kann aber genauso wenig garantieren, dass wenn man beharrt und alles so lässt, wie es ist, dass am Ende was Positives dabei also rumkommt. Also ich bin jetzt nicht so ganz absolutistisch und würde sagen, Stillstand ist tot. Ne? Aber in die Richtung geht's bei mir schon. Ne? Also das heißt, die Besitzstandswahrer, die sagen so, ich mach's mir jetzt hier in meinem Eigenheim gemütlich, baue mir da eine Holzhütte im Garten und dann gehe ich meine 40 Stunden arbeiten und am Wochenende grill ich ein. Also ich glaube, das hat wenig Zukunft so. Naja, ich will es gar nicht bewerten und gegeneinander aufrechnen. Ich würde beides hat seine Berechtigung. Eine Gesellschaft, die sozusagen nicht bewahren will, wird auch nicht funktionieren. Also wir brauchen beides. Unser Problem ist, wie wird darüber gesprochen und wie wird das verhandelt in der Gesellschaft? Und da merken wir, und das ist vielleicht der große Unterschied, dass die dynamischen Kräfte, die sagen, wir brauchen Wandel, Veränderungen, und so weiter und so weiter, stark leiden oftmals mittlerweile, weil sie als gefährlich wahrgenommen werden und konstruiert werden. Und das sind Ausschlussprozesse, die da stattfinden. Genauso wie der Flüchtling als Gefahr konstruiert wird, egal ob es ist oder nicht. Niemand wird sagen, dass Mehmet, der vielleicht 3 Jahre alt ist und das Mittelmeer überlebt hat, eine Gefahr für Deutschland ist. Ja, aber er wird so konstruiert. Aus ihm wird eine Gefahr gemacht, indem man ihm zuweist, er sei gefährlich. Und da liegt eigentlich unser großes Problem. Und das ist wiederum, und da drehen wir mal wieder da, wo wir angefangen haben, da sind wir wieder genau an dem Punkt, das hängt alles zusammen damit, dass die Menschen sich immer weniger breit informieren, immer gezielter in ihren Gruppen bleiben. Und wenn meine Gruppe, meine Peer Group sozusagen aus stramm nationalen Deutschen besteht, dann sind natürlich auch die Informationen, die ich bekomme, stramm national deutsch. Aber ehrlich gesagt, hundertprozentig deiner Meinung, aber das sehe ich in linken Kreisen auch immer mehr genauso zunehmen. Und das ist genauso. Das funktioniert doch genauso. Das ist in linken Kreisen ganz genauso. Das ist, ne, also das ist ja unser Grundproblem. Das war ja das, was ich am Anfang sagte mit alle Gruppen isolieren sich, bleiben nur noch unter sich, kein Austausch mehr und wir können Reibung gar nicht mehr ertragen. Also wir können den Zustand gar nicht mehr ertragen, dass andere anderer Meinung sind und dass wir in einem direkten Konflikt stehen. Geht nicht. Ist ja gar nicht. Ne? Also das ist sozusagen, das sehe ich als ein großes Problem. Und da würde ich an dem Punkt auch was sagen, da müssen wir wieder mehr aushalten. Wobei, also wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, so bei Facebook und Twitter, da bilden sich halt so diese Filterbubbles und da kommt man dann auch schwer wieder raus oder beziehungsweise man will es ja auch gar nicht. Ne? Also man ist ja dann in seiner Bubble und da ist man dann zufrieden und ist okay. Und ich sag mal, in so einer kommunalen Partei, da wäre das natürlich so, da bist du dann auch wieder mit anders eingestellten Menschen dazu gezwungen, irgendwo Kompromisse auszuhandeln und überhaupt mal sich auszutauschen. Und da sehe ich aber auch den Vorteil, also das ist dann hier in der kommunalen Partei, ist es halt auch wirklich ein begrenzter Raum und da kannst du auch noch eine Einigung erzielen. Das Internet ist aber, also du hast ja, weiß nicht, du setzt jetzt Tweet X in die Welt und sofort kriegst du aus 30 verschiedenen Richtungen irgendwelche Rückantworten und du kannst gar nicht mit den allen in Dialog treten und sagen, pass mal auf, ich sehe das aber so und so. Genau. Und in 140 Zeichen klappt schon mal sowieso gar nicht. Genau, dann kann man besser mal einen Podcast machen und so weiter. Und also ich habe das auch aufgegeben. Ne? So anfangs diskutiert man dann ja mit allen oder hier der Claudius Holler, ich weiß nicht, ob du den kennst auf Twitter, ne? Der ist ja auch so, also ganz oft, wenn ihm jemand angreift, dann setzt er sich richtig mit dem auseinander und nimmt sich da Zeit für und schreibt dann da 3, 4, 5, 6 Tweets, ne? Wo ich nach dem ersten schon sagen würde, geh weg, habe ich jetzt weder Zeit noch Lust zu. Natürlich. Und das ist eben auch was, ja, wo ich mich selbst dann auch oft kritisch hinterfrage, ob ich da nicht schon zu oft zu früh die Tour zu mache. Ne? Und gerade eben auch geschriebenes Wort im Gegensatz zu gesprochenem Wort oder noch besser Video ist eben, du hast immer die Gefahr, missverstanden zu werden, obwohl du es gar nicht so gemeint hast. Ne? Und gerade in den 140 Zeichen, ne? Also Ironie kommt selten durch. Absolut. Und Sarkasmus kommt selten durch und da wirst du dann halt, wenn du einmal in so einer Schublade drin bist, dann kommst du auch schwer wieder raus, auch unter Linken. Ne, so. Ja, nee, deshalb, ich würde diese Kritik nicht auf rechts oder links begrenzen, sondern das ist eine Globalkritik an Gesellschaft. So würde ich es festmachen. Ja. Das ist halt das, also man könnte das auch Verinselung nennen. Aber wir schaffen eine Gesellschaft voller Inseln. Ich komme aber trotzdem wieder zu dem Punkt, dass ich sagen muss, ich verstehe, warum das so ist, weil durch das Internet einfach der Sozialraum wesentlich größer geworden ist. Ne? Wenn du vorher in einem Dorf, sag mal, hast ist der das, wirklich größer geworden? Ja, bin ich also felsenfest von überzeugt. Guck mal, ich habe in Castrop-Rauxel zum Beispiel hätte ich niemals, also vermutlich niemals, Kontakt mit Politik gehabt. Ne? Also weil, ich sag mal, diese ganzen Altparteien, das hätte mir nichts gegeben. Bei den Grünen weiß ich nicht. Also die waren jetzt hier auch relativ alt im Altersdurchschnitt. Das heißt, da hätte ich mich nicht repräsentiert gefühlt. Ja. Dann wäre ich vielleicht niemals ein politischer Mensch geworden. Andere Themen, Technik zum Beispiel, also das überhaupt so Internet oder Podcast und so ein Kram, das hätte ich in Castrop, hätte ich damit nie Berührungsstellen gehabt. Ne? Das ist halt hier eine andere Gemeinschaft. Und also, ich weiß nicht, ich bin schon überzeugt, dass das soziale Umfeld durch das Internet und durch die sozialen Netzwerke wesentlich größer geworden ist. Mindestens hat es das Potenzial dazu. In meinem Fall würde ich auch sagen, ist es so. Da würde ich also nicht eindeutig Ja sagen, weil wenn ich mir anschaue, also in den, machen wir jetzt ein Beispiel auf, dass Silvia gestern Tomaten pflücken war und dass 1700 Menschen liken, hat nichts mit Sozialem, hat nichts Soziales, sondern das ist ausschließlich selbstreflektiv auf mich selbst bezogen. Ich lasse mich bestätigen. Und wenn man sich genau anschaut, was da passiert, dann ist das alles auch wie so eine, ja, eigentlich wie eine Selbstbestätigung, eine ununterbrochene Selbstbestätigung. Da geht es eigentlich in erster Linie um mich selbst. Da geht es ja noch nicht mal um die anderen Menschen. Die Mehrheit nutzt das Internet eben nicht so. Eine bestimmte Minderheit, der würde ich das zugestehen, die nutzen das Internet als Plattform, um sich miteinander in einen Austausch zu setzen. Aber das setzt voraus, dass man den Austausch möchte. Und ich glaube nicht daran, dass die Mehrheit das Internet so nutzt. Die Mehrheit nutzt das Internet, um Katzenmemen zu verteilen. Was ich nett finde, was ich gar nicht in Abrede stellen will, auch nicht schlecht reden alles, will. Alles, was friedlich ist, ist okay. Genau, wollte ich gerade sagen. Also wer da Spaß dran hat, soll das tun. Die Frage ist halt nur die Sinnhaftigkeit dahinter. Also eine echte, wahre Auseinandersetzung findet vielleicht bei, bei alten Internetnutzern statt, ja, die 30 überschritten haben. Und vor allen Dingen, also, aber bei den Jugendlichen. Die kommen ja dann auch noch aus einer Generation, wo das Internet eben nicht New York City war, sondern eher Lüneburger Heide. Genau. So. Ne, und die kommen auch aus einer Zeit, wo das Internet gewachsen ist. Und die kennen aber auch noch andere Strukturen. Die kennen noch die Strukturen, dass man sich im Einzelnen austauschen muss. Jugendliche haben das nicht mehr. Also die sind ja nie alleine. Ja, also ich kann das Internet auch als einen Fluch begreifen. Ja, ich bin nie allein. Ich bin gebunden. Wobei, ich habe das an meinen Studierenden festgemacht, die es nicht schaffen, 15 Minuten lang nicht auf ihr Handy zu gucken. Also solche Phasen hatte ich auch schon, bis ich mich mal irgendwann selber rausgezogen habe und gesagt habe, also ja, aber oft du kannst einer dieser Helikopterblick, ne, sich mal so aus dem eigenen Körper raus, mal so ein bisschen von oben drauf gucken, wenn man ist halt noch alles richtig. So. Ja, aber ich glaube, das ist einfacher, wenn man noch der Generation angehört, die ja quasi diese vor dem Internet- und Smartphone-Zeit, also ich war ja, als ich mein erstes Handy hatte, war ich 19 Jahre alt und das war ja wirklich nichts Besonderes, ne? Das war so damals dieses Nokia und das war ja einfach, ja, wenn man sich mit einer Freundin treffen wollte, ne, dann musste man nicht mehr irgendwie in die Telefonzelle fahren mit dem Fahrrad. Ja, ja. Das war dann eine Erleichterung, aber einen größeren Nutzen nicht und ich muss sagen, also das ist ja auch, wir führen ja auch so intern ja, ne, zu zweit diese Gespräche, weil du mit dem Internet auch völlig anders umgehst als ich. Ja. Ne, also für mich ist auch, ich habe zwar ein Smartphone, das ist so ein altes, gebrauchtes von dir, weil ich brauche ja nichts Neues und ich simse damit und telefoniere und wenn mir im Bus manchmal langweilig ist oder gerade das Buch zu komplex, um es zu laut ist, um es zu lesen, dann gucke ich mal bei Twitter. Ansonsten erfüllt es für mich absolut, ja doch, die Wegfunktion. Das ist eigentlich somit die wichtigste Funktion und ansonsten mache ich damit einfach nichts. Ne? Also genau, also das lässt sich eben nicht generalisieren. Ja. Für zum Beispiel Zivilgesellschaft kann Internet Fluch und Segen zugleich sein. Segen insofern, als dass ich unheimlich viele Menschen aktivieren kann. Fluch aber zugleich, dass viele denken, der Klick reicht aus. Ja? Ja. Schön sind diese Unterschriften. Online-Petition. Die Online-Petitionen sind ein sehr schönes Beispiel. Mumble-Demo. Jeder unterschreibt so ein scheiß Online-Petition. Das Problem ist aber, dass es damit ja nicht getan ist. Ne, da fängt das soziale Engagement oder das zivilgesellschaftliche Engagement ja eigentlich erst an. Es reicht eben nicht aus zu sagen, ich bin deiner Meinung, like. Ja, damit komme ich nicht weiter, sondern der Punkt ist, ich müsste dann an der Stelle sagen, okay, like, ich habe unterschrieben, ich stehe dazu und jetzt gehe ich hin und mache Folgendes und jetzt überlege ich mir, wie kann ich das in meinen Alltag integrieren, wie kann ich das unterstützen, wie kann ich das verteilen und an andere Menschen weitergeben. Das setzt aber wiederum voraus, dass ich mich mit Leuten auseinandersetze, die auch nicht meiner Meinung sind. Das wollen die meisten ja schon gar nicht mehr. Wer ist schon bereit, sich heute noch zu streiten oftmals? Also reden wir jetzt nicht über den Streit zwischen Paaren oder sowas, sondern ich meine jetzt wirklich an einem Diskurs teilnehmen und sozusagen mal ganz klar zu sagen, das ist meine Position, das ist deine Position. Es geht nicht darum, dass wir uns am Ende einigen darauf, dass ich oder du recht habe, sondern wir versuchen aus unseren Positionen heraus eine neue Position zu entwickeln, die wir beide erstmal vertreten können, bis wir an den Punkt kommen, wo wir wieder einen Dissens haben. Aber das ist ja zum Beispiel, also die Zeit gibt man sich gar nicht mehr. Wenn ich mir TTIP zum Beispiel angucke, ne, oder diese Anti-TTIP-Bewegung, da hast du ja auch Linke und Rechte laufen da für selbe Ziel los. Ne? Ja. Aber dann gibt es auch wieder die Hardcore-Linken und wahrscheinlich auch die Hardcore-Rechten, keine Ahnung, da habe ich nicht so die Einblicke, die dann sagen, nee, also mit Rechten darf man nicht auf die Straße gehen, das ist hier alles Querfront-Scheiße, deswegen lassen wir das ganz bleiben. Ja. Ich sage, okay, also sind wir jetzt nicht mehr gegen TTIP, weil es auch bei Rechten welche gibt, die gegen TTIP sind. Ja. Naja, im Prinzip ist man, ja, das ist ja das Problem, aber es findet keine Auseinandersetzung statt. Also das ist ja vielleicht an der Stelle auch gar nicht. Doch, da glaube ich fest dran. Also ich muss dir ganz klar sagen, ich möchte nicht mit Querfrontlern irgendwo auf der Straße fotografiert werden, wie ich daneben stehe. Ich kenne diese Einstellung ja von zig Seiten. Also das sage ich ganz klar, ja, natürlich. Ich weiß, damit bist du auch nicht alleine. Das sagen ja ganz viele so. Ich denke immer, weiß ich nicht, also ich gehe ja nicht auf die Straße, um zu demonstrieren, dass ich auch mit Rechten gegen TTIP sein kann, sondern ich gehe auf die Straße, um zu sagen, ich finde TTIP scheiße. Und das ist meine einzige Möglichkeit an der Stelle. Naja, da sind wir wieder an so einem Punkt. Jeder sucht sich seine Peer Group, trennt sich und das ist natürlich auch eine Herrschaftstaktik, ne? Also herrsche und teile, ne? Teile und herrsche heißt es eigentlich. Und indem wir uns alle zersplittern und tausende kleine Positionen, wird sich gar nichts tun. Und der darf nicht mit dem. Genau. Okay, ganz rechts und links, das ist jetzt vielleicht auch wieder zu durcheinander, aber auch in linken Strömungen, ne? Dann hast du, welche dabei, die sagen, also alles, was so, du darfst kein Auto fahren, ne? Das sind so die Hardcore-Radfahrer. Oder die Hardcore-Feministen, die sagen, ja, nee, der hat aber schon mal irgendwann vor 20 Jahren was Sexistisches gemacht. Ich gebe euch beiden recht, nichtsdestotrotz möchte ich nicht mit, nur weil die Dortmunder Nazis vielleicht auch TTIP scheiße finden, mit denen mitmarschieren. Das war jetzt aber schwarz-weiß. Wenn ich in die Graustufen gehe, dann gibt es das aber eben auch unter Linken zu anderen Themen. Ja, also ja das ist natürlich das Schwarz-Weiß zwischen rechts und links, sondern auch unter Links, die ja dann sich auch entsolidarisieren, obwohl sie in Summe eigentlich für dasselbe Ziel kämpfen, aber sagen, du gehst den falschen Weg, ich gehe den richtigen Weg und mit dir will ich den Weg nicht zusammengehen. Das war doch letztendlich, glaube ich, auch das Problem von Occupy, ne? Weswegen es gescheitert ist, weil man das vielleicht so aus organisationssoziologischer Sicht schon von vornherein sehen konnte, das kann ja eigentlich gar nicht funktionieren. Weil da gibt es ja einfach zu viele, das war ja eine sehr heterogene Gruppe. Es gab viele, die für etwas waren, gleichzeitig ganz viele, die gegen etwas waren. Und wo man dann vielleicht jetzt irgendwie als nicht betroffen, als Zuschauer irgendwie dachte, ja, wofür oder wogegen sind die? Und da will ich ja gar nicht mit. Ne? Und ist natürlich ein Problem. Da gebe ich dir vollkommen recht, ne? Dass diese Zersplitterung dann immer nur dazu führt, dass jeder sich für eine Insel hält. Aber Occupy war das genaue Gegenteil davon eigentlich. Also Occupy, wenn du dich dafür interessiert, musst du von David Graeber direkte Aktion lesen. Das ist seine Studie zu dem Thema. Also der war von Anfang an dabei. Und David Graeber und auch andere kommen zu anderen Schlüssen, woran es gelegen hat. Aber wird jetzt zu weit führen, das alles nochmal aufzudröseln. Der Punkt ist, Occupy ist natürlich an ihrem eigenen Anspruch gescheitert, auch auf eine gewisse Art und Weise, herrschaftsfreie Räume zu gestalten. Ist schwierig. Ist ein ganz anderes Thema, müsste man viel weiter ausholen. Worum es mir eigentlich geht, ist, dass wir die Tendenz haben, und die hatten wir ja immer. Also es war ja nicht so, dass vor der Zeit des Internets oder vorher alle Menschen ständig in Diskurse eingetreten sind und sich miteinander ausgetauscht haben. Das ist ja auch eine Welt, die gab's nie. Aber der Unterschied ist, heute fällt es den Menschen umso leichter, sich zurückzuziehen. Und das macht eben auch das Internet, weil ich mich immer sozusagen mit meiner Peer Group in Kontakt befinde. Das ist vielleicht bei erwachsenen, über 30-Jährigen nicht der, so stark der Fall. Also zumindest bei mir, ich gehe von bei euch auch davon aus, dass es nicht so ist, dass man ständig sozusagen Bestätigung sich aus seiner Peer Group holt für jedes X, was man macht. Aber für junge Menschen wird das, ist das elementar mittlerweile. Das heißt, das ist für viele junge Menschen, ist das, ja, genau. Also für viele junge Menschen ist das elementar. Und wenn ich jetzt mir überlege, dass viele junge Menschen, auch im Osten, Bilder im Kopf haben, die eindeutig was malen oder was zeichnen von Bedrohung, Gewalt, eine Welt, die immer schlechter wird, immer schlimmer wird. Mhm. Also schönes Beispiel sind die Kriminalitätszahlen. Wir haben alle Menschen oder viele Menschen glauben an eine wahnsinnige Kriminalitätssteigerung in Deutschland. Überall sind die Menschen bedroht und werden gewalttätig unter Druck gesetzt und was weiß ich noch alles. Mhm. Und gleichzeitig nimmt die Zahl der zum Beispiel Morde in Deutschland stetig ab. So nimmt auch die Zahl der Gewaltdelikte stetig ab. Das heißt, da ist ein Ungleichgewicht zwischen dem, was wir messen können und zwischen dem, was wahrgenommen wird. Und das ist unser Problem. Und das verorte ich ganz stark, oder zumindest ist das meine Überzeugung, im Bereich dieser Blasenbildung. Und das wird heute einfacher gemacht, als es das damals war. Also damals war es die Dorfgemeinschaft. Aber selbst die Dorfgemeinschaft war gezwungen, miteinander klarzukommen, ja? Also in einer Dorfgemeinschaft mussten sich die Menschen, deshalb fehlt auch dieses globale Dorfding fürs Internet, für mich, meiner Meinung nach vollkommener Humbug. Es ist kein Dorf. Weil, im Internet, wenn mir jemand nicht gefällt, dann chatte ich mit dem nicht mehr. Den kann ich komplett ausblenden aus meinem Leben. Den lösche ich einfach. Den entfreunde ich. Den lösche ich einfach. Der ist weg. Wenn ich aber in einem Dorf lebe, dann muss ich mich vielleicht mit Hermann, dem Idioten, jeden Tag auseinandersetzen und aneinander abarbeiten. Mhm. Also das nenne ich, das ist das, was ich eben mit Reibung meinte. Mhm. So. Das hält aber heute kaum noch, viele Menschen halten das überhaupt nicht mehr aus. Die sind das nicht mehr gewöhnt. Dass ich damit leben muss, dass mein Nachbar Dinge macht, die mich stören, ja. So, weil, klar, im Internet merke ich diesen Nachbarn nicht mehr. Im Internet suche ich mir nur noch die Menschen aus, die ich habe. Und wenn ich das sozusagen als Grundelement von Gesellschaft sehe, und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man auf Basis dieses Wissens, und das ist ja das, was man heute schnell lernt, wenn man als Kind in der Schule mit seinem Handy unterwegs ist oder mit seinem Tablet oder mit seinem Laptop oder mit seinen Spielegruppen oder sonst was, dann lerne ich dort, dass Gesellschaft so funktioniert. Nämlich, ich blende aus, was mich stört. Und wenn ich das tue, fühle ich mich für nichts mehr verantwortlich. Mhm. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, wo wir vorhin waren. Also damit binde ich das Ganze dann nochmal zurück. Dann sind wir wieder an dem Punkt mangelnde Zivilgesellschaft. Ich kümmere mich nur noch um einen punktuellen Sache. Was berührt mich ist, wenn die Flüchtlinge angefeindet werden. Ich bin ja kein Flüchtling und noch ist denen ja nichts passiert. Dann halte ich meinen Mund. In dem Moment, wo der erste Flüchtling tot ist, das hatten wir in den 90ern ja auch, in dem Moment, wo das passiert, steht eine Zivilgesellschaft auf. Also wir werden das beobachten können. Also wenn das erste Mal sowas wie Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda, Solingen passiert, wenn das zum ersten Mal sozusagen in der Dimension aufbricht, in dem Moment, wo das passiert, werden wir eine Zivilgesellschaft sehen, die aktiv wird. Aber die ist nur so lange aktiv, solange die Gewalt anhält. Hört die Gewalt auf, die aktive, wird auch die Zivilgesellschaft wieder ruhiger. Und dann werden die Gelder wieder woanders hingeleitet. Das ist ja das, was passiert ist. In den 90ern hat man wahnsinnige Programme gegen rechts aufgelegt. Man hat jede Kommune unterstützt im Aufbau von Zentren gegen rechts, Aktivitäten gegen rechts. Also man hat die ja bekämpft. Und zwar nicht gewalttätig, sondern man hat schon alternative Strukturen geschaffen. 10 Jahre später hat man das alles zurückgefahren. Hat man das alles, Gelder nicht mehr. Weil es gab ja die Gefahr nicht mehr. Mhm. So, dann hat man das einfach wieder zurückgenommen. Und da sehe ich das Problem. Und das wird umso einfacher, umso mehr wir sozusagen verinseln. Das klingt auch so ein bisschen wie Medizin, ne? Also es wird immer nur die Krankheit bekämpft, ja. Es wird aber keine Prophylaxe betrieben. Genau, und auch kein, also genau, wir beschäftigen uns immer nur mit den Symptomen. Wir stellen uns aber nicht die Frage, woher kommt eigentlich das Symptom? Also wer ist eigentlich der Verursacher? Und dann müssen wir sowas benennen wie im Osten, wo beispielsweise sich die NPD als Kümmererpartei etabliert hat, die nämlich Hartz-IV-Beratung macht, die nämlich Sozialberatung macht, die den Leuten hilft. Ja, die werden nicht als Gefahr wahrgenommen. Weil, klar, die organisieren die Kinderfeste. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, warum organisiert die CDU, die SPD, die Kirche, die Gewerkschaft kein Kinderfest? Ja, also warum überlässt man das, und das meine ich mit Zivilgesellschaft, warum überlässt man das den Rechten. Und damit sozusagen ermöglicht man ihnen überhaupt erst in der Gesellschaft wahrgenommen zu werden, genau, als nicht mehr als Gegner von friedlicher Gesellschaft und Miteinander, sondern als Beispiel dafür plötzlich. Und dann ändert sich ja alles. Also da sehe ich so ein bisschen das Grundproblem. Naja, das ist sozusagen das, was das Thema sein wird meiner nächsten Arbeit, wenn man so will. Also das wird das sein. Möchtest du noch ein bisschen was sagen? Nö, also soweit bin ich noch gar nicht. Ne? Aber das soll sozusagen das nächste Buch werden, wenn man so will. Ah, okay. Ja. Ja, jetzt haben wir ja relativ viel darüber gesprochen, was schlecht läuft. Haben wir denn auch noch irgendwas, was wir unseren Hörern mitgeben können und unseren Hörerinnen, wie sie es richtig machen können? Wie? Also ich sag mal, ich habe das ja auch gesehen hier mit der Flüchtlingshilfe in Castrop. Da war ich ja relativ schnell wieder raus, weil das einfach ja wieder hierarchisch strukturiert war, mit irgendwelchen Menschen, die sich dann auch relativ schnell da als Leitfigur selber gesehen haben und so als Gruppensprecher, Klassensprecher. Und das fängt wirklich bei so Kleinigkeiten schon an, dass ich sage, nee, also sorry, hier fühle ich mich nicht aufgehoben. Da ist man natürlich, also für mich ist das leicht, ne? Hast eine Ausrede, warum du nicht mehr mit dabei bist, so, und jetzt kannst du wieder im Garten sitzen und grillen. Und die Frage ist halt wirklich, also wie kann man Menschen dazu motivieren? Also meine Mutter zum Beispiel, die arbeitet jetzt seit letzten Monat, ne, also als Vollzeitkraft. Fürs Deutsche Rote Kreuz hier in unserer Flüchtlingsburg, sag ich mal. Also für 1000 Flüchtlinge haben sie da ja auch so ein Camp aufgeschlagen. Und die ist total begeistert. Ne? Also die sagt, oh, klar, ne, die kiffen da teilweise, gerade so die Nordafrikaner. Und wenn das dann noch kombiniert ist mit Alkohol, dann hauen die sich auch gegenseitig auf die Schnute, obwohl sie tagsüber die besten Freunde sind. Sowas passiert da auch. Aber die sagt, also 99% der Arbeit, super. Ne? Glückliche Menschen, glückliche Kinder und gute Stimmung, kein Theater. Ich habe unheimlich viele Menschen auch in Chemnitz erlebt, die unheimlich engagiert sind. Also fängt bei... Ja, was machen die denn richtig? Also die dauerhaft dabei sind. Also was würdest du sagen, sind so die Erfolgsfaktoren für eine gute zivilgesellschaftliche Gruppierung, die es dann auch über längere Zeit schafft, an einem Thema zu bleiben? Also man muss jetzt, glaube ich... Also da gibt es kein Patentrezept, glaube ich. Also was es gibt ist, ich kenne jetzt wieder Chemnitz, nehme ich als Beispiel, der Studentenrat hat unheimlich viel getan, die philosophische Fakultät war unheimlich aktiv und hat unheimlich viel getan. Also jemand, der sonst eigentlich nicht dafür zuständig ist, wie der Kanzler der Universität, hat sofort die Turnhalle zur Verfügung gestellt, hat sofort gesagt, okay, wenn da Kinder drin sind, dann kriegen die natürlich Spielzeug, lass uns Backgammon-Spiele kaufen, zahle ich aus dem Haushalt, kriegen wir schon irgendwie finanziert. All diese Dinge. Das heißt, da gab es schon was, also unter Studierenden zum Beispiel. Wir haben so viele Sachen gesammelt dort an der Universität, dass man muss sich halt vorstellen, da ein ganzer Raum voll, ja, und jeden Tag. Die Leute haben alles gebracht, wirklich. Es war so viel, dass man einfach nicht mehr wusste, wer. Das Rote Kreuz hat da einen Container auf den Hof gestellt, um die Sachen zu lagern. Also da gibt es schon viele Menschen, die sind unheimlich aktiv, die wollen und die machen und die tun. Das ist, glaube ich, die sind nicht unser Problem. Also die machen das von sich aus schon. Die haben das irgendwie beigebracht bekommen, mitbekommen. Das heißt, es gibt ein unheimlich großes Engagement und vielleicht sollte man, das ist vielleicht der Weg, das viel eher in den Mittelpunkt rücken und nicht mehr ständig über, und das ist ja auch mein großes, das war ja auch meine Grundidee, lass uns nicht immer über die Nazis reden und lass uns nicht immer darüber reden, dass diese 500 da sind. Meine Güte, lass sie da sein, die können machen, was sie wollen, solange sie sich an die Gesetze halten, sondern unser Ziel sollte es sein, auch mal zu zeigen, was diese Menschen einfach leisten, die bereit sind zu helfen. Also meinst du, müsste primär ein medialer Hebel angesetzt werden? Ich glaube, dass zum einen ein medialer Hebel angesetzt werden müsste, es müsste aber zum anderen auch die Wertigkeit erhöht werden. Das heißt, wenn heute jemand beispielsweise beim THW ist, dann wird das kaum noch gewürdigt. Ja, also die Menschen würdigen das nicht mehr. Genauso freiwillige Feuerwehr und all diese Dinge. Das ist ja auch alles zivilgesellschaftliches Engagement, muss man ja auch einfach sagen. Das Schlimme ist, man wird ja zum Teil sogar dafür verlacht. Ja, ja, weil man es macht. Weil man ist ja der Trottel, der das ja auch noch unentgeltlich in seiner Freizeit macht, während andere dann im Garten sitzen und grillen. Zum Kapitalismus. Das ist ja so in diesem neoliberalen System. Ne? Und denke ich glaube, dass das auch damit stark zusammenhängt. Ich will mal ganz kurz eine Pause. Ja. So, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hatten jetzt gerade einen kleinen Schnitt in der Aufzeichnung, weil wir uns eine kurze Zigaretten- und Getränkepause gegönnt haben, sind jetzt aber wieder zurück. Wir waren, glaube ich, stehen geblieben bei, was kann man denn richtig machen, nachdem wir erkannt haben, was alles falsch läuft. Aber in unserer Zigarettenpause haben wir schon leider das Ergebnis ein bisschen vorweggenommen. Also so eine goldene Regel scheint es da wohl nicht zu geben. Eigentlich müsste man sich ja wirklich mal angucken, was sind denn so die erfolgreichen Strukturen, die seit Jahren an einem Thema arbeiten und das auch erfolgreich, mehr oder weniger. Also erfolgreich heißt ja auch schon in meiner Welt, dass man überhaupt über einen längeren Zeitraum an einem Thema dranbleibt. Ne? Weil also ich finde so in dieser mediengetriebenen Gesellschaft, in der wir leben, jede Woche wird eine neue Sau durchs Dorf gejagt, ist es ja auch schwierig, an einem Thema wirklich, sagen wir mal, über 10, 15 Jahre dran zu bleiben, finde ich persönlich. Also ich denke mal, was so ein Projekt zu einem erfolgreichen macht, ist, also klar, Voraussetzung ist natürlich immer, dass das einzelne Individuum sich engagieren will. Aber ich finde auch, dass man da diese gesellschaftlichen Strukturen auch schaffen muss. Ne? Also diese Räume, darüber hast du vorhin ja auch referiert, hast du gesagt, dass naja, man hat ja dann nach Mölln, Solingen, Lichtenhagen ganz viele Strukturen geschaffen, man gesagt hat, oh Gott, wir müssen ja jetzt die Rechtsradikalen bekämpfen. Mhm. Und als dann diese offene rechte Gewalt, ich sage ja ganz bewusst diese offene, ne, weil diese NSU-Terroristen, die waren ja auch danach unterwegs, haben sich da ja im Prinzip ja gegründet. Sie waren aber nicht so offen scheinbar zu erkennen oder erkennbar, auch für Bundesbehörden nicht, dass man da einfach so diese Räume... Es gibt ja auch andere Theorien. Ich war ja damals total erschüttert. Also ich war auf dem Weg zur Uni, als ich im Radio das erste Mal, und das hat mich wirklich erschüttert, WDR 5 sprach von Dönermorden. Und ich dachte, was? Ja. Naja, aber da unterstellt man ja auch viel, dass staatliche Stellen Bescheid wussten, das gedeckt haben. Das ist schon Verschwörungstheoriebereich, aber ja. So manche Fakten unterstützen das ja auch. Also wer das interessiert, der kann sich bei Hajo Funke, der ist Professor in Berlin, auf seinem Blog informieren. Der verfolgt diese NSU-Prozesse und der hat schon ziemlich deutlich klar gemacht. Und ich meine, Hajo Funke, glaube ich in dem Falle, der ist sehr seriös, nicht bekannt dafür, dass er jetzt linksextrem wäre. Und der sagt ganz klipp und klar, staatliche Strukturen haben das zum Teil gedeckt, unterstützt. Ob die das aktiv gemacht haben oder ob die das sozusagen gemacht haben im Kontext von Unwissenheit oder im Kontext von nicht genug Professionalität, das kann ich nicht bewerten, will ich nicht bewerten, kann ich auch gar nicht bewerten. Hajo Funke hat da zum Teil drastische Worte gefunden, wo er ganz klar gesagt hat, ja, der Verfassungsschutz hat es gewusst, hat es gedeckt. Wir haben jetzt ähnliche Strukturen in Freital wiederum, ist es gewesen, wo angeblich Polizeiinformanten vorher wussten, dass es Aktionen geben wird und die Polizei oder der Staatsschutz hat nicht agiert. Das ist alles sehr diffus, also wie schon gerade richtig sagst, es grenzt an den Bereich der Verschwörungstheorie. Ja. Rutscht man auch schnell rein. Genau, da will ich mich auch gar nicht groß zu äußern. Fakt ist, staatliche Stellen hätten Bescheid wissen können an einigen Punkten, sicherlich hätten auch agieren können. Es gibt viele Punkte, die sind sehr, sehr zweifelhaft an diesem NSU-Komplex, aber das ist natürlich ein ganz anderes Thema, da könnte man jetzt stundenlang noch mal drüber reden. Fakt ist, um jetzt noch eine kleine Anekdote dazu zu sagen, zur NSU, die haben in meiner Nachbarschaft in Chemnitz gewohnt. Das heißt, Matthias Bushaltestelle. Ja, also die haben da in Chemnitz keine 100 Meter von mir entfernt gewohnt. Natürlich zu einem Zeitpunkt, da war ich noch lange nicht in Chemnitz. Aber das war dann schon interessant, als ich das erste Mal ein Buch über die NSU gelesen habe und festgestellt habe, oh, das ist ja in deiner Nachbarschaft gewesen. Insofern habe ich mich mit der NSU intensiv auseinandergesetzt. Aber ich würde jetzt auch nicht davon, also das Schwierige ist tatsächlich, wir haben Strukturen entwickelt gegen rechts. Wir haben diese Strukturen über Jahre hinweg sehr erfolgreich etabliert. Die haben funktioniert. Und dann hat man sie zurückgefahren, weil man die Notwendigkeit nicht mehr gesehen hat. Das ist vielleicht der Punkt, da bin ich ganz nah bei dem, was du eben auch gesagt hast. Nämlich der Punkt ist, wir müssen sozusagen an etwas dranbleiben. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir Phänomene wie Rechtsextremismus einmal beenden können. Oder Sexismus, egal. Also wir werden keine Handhabe finden, die aus der Gesellschaft für immer und ewig zu tilgen. Das funktioniert nicht. Das heißt, das sind Dauerbaustellen. Wir werden uns immer wieder neu mit diesen Thematiken auseinandersetzen müssen. Wir werden immer wieder neue Wege finden müssen. Mhm. Aber wir müssen bereit sein, das zu tun. Und wenn wir das nicht sind, und das ist, da sind wir wieder an dem Punkt, wenn wir das nicht sind, dann laufen wir ins offene Messer. Gesellschaftlich, aber auch individuell. Das heißt, wir müssen uns ununterbrochen eigentlich selbst bewusst machen, dass es diese Problematik gibt und dass wir die bearbeiten müssen. Das ist der einzige Weg. Und das brauchen wir auf der individuellen Ebene, aber eben auch auf der gesellschaftlichen Ebene. Und vielleicht, wenn man sich Projekte anschaut, die sehr effektiv sind, dann gibt es Aussteigerprogramme, die ganz gut gearbeitet haben über einen längeren Zeitraum. Blick nach rechts ist zum Beispiel ein Projekt, was sehr effektiv arbeitet. Das kommt von der Antonio Amadeo Stiftung. Amadeo Stiftung. So ein Ableger davon. Ne? Ja, genau. Und die zum Beispiel schauen ganz konkret auf die Phänomene und heben die hervor. Die arbeiten sehr erfolgreich. Also es gibt schon Fälle, wo auch sehr erfolgreich gearbeitet wird. Ich glaube, und das ist jetzt vielleicht so der Punkt, ich glaube fest daran, dass wir auch diese Probleme, dass wir dieser Probleme Herr werden. Wir werden nicht sozusagen völlig raus abdriften. So ist es, genau. Wo ich natürlich eine Gefahr sehe, ist, dass wir eine rechtere Gesamtlage bekommen. Ja, also die CDU, die wird sicherlich auch jetzt weiter nach rechts driften, weil sie von der AfD unter Druck gesetzt wird. Das heißt, die wollen versuchen, sich da sozusagen sukzessive abzusichern, dass sie nicht verlieren. Das heißt aber nicht, dass die CDU eine rechte Partei wird, im klassischen Sinne. Das ist ja auch so ein Ding, also was ich mich neulich gefragt habe, da war jetzt auch irgendwie so eine Spiegelmeldung oder was, keine Ahnung, also Union verliert im Moment Wählerpunkte, SPD verliert Wählerpunkte und AfD gewinnt Wählerpunkte. Ne? Zum Teil, ja. Genau, und also meine subjektive Wahrnehmung ist eben, dass die GroKo in Summe dann auch eher versucht, Richtung AfD zu gehen, um zu sagen, okay, wir merken, es gibt da jetzt eine Tendenz, die aufstrebend ist, da biedern wir uns so ein bisschen an, jetzt nicht im Sinne von, genau, ne, wir machen AfD-Politik, aber schon so, ja, okay, dann rücken wir halt mal so ein bisschen mit dem Stuhl in die Richtung. Ja. Und da ist auch die Frage, also wenn zum Beispiel könnte es ja auch sein, das war jetzt mal so eine, wie soll ich sagen, eine Utopie von mir, dass man sagt, okay, es gibt ein Potenzial von Rechtswählern in Deutschland, das ist aber, sagen wir mal, gedeckelt bei 18%. Also die können nicht über 18%, egal was passiert, das ist einfach so der Bodensatz, den wir haben, da müssen wir auch mit leben. Warum die anderen Parteien dann aber mit nach rechts rutschen, also, weißt du, wenn es wirklich nur diese 18% gäbe, dann würden sich ja drei Parteien um die 18% streiten und dann liegen sie alle nachher bei 6%. Statt einfach zu sagen, nein, pass auf, unsere Linie als SPD ist jetzt folgende, wir machen hier Sozialpolitik in Deutschland und entweder wählt ihr uns dafür oder ihr lasst das bleiben. Aber dieses so dem Wähler nach dem Mund reden, das kann auch komplett in die Buchse gehen. Und den Eindruck habe ich im Moment insbesondere bei der SPD. Ich meine, die Union, das ist für mich ja eh keine wählbare Partei, aber schon eine ernstzunehmende, natürlich. Mhm. Ne, die stellt ja schon seit Ewigkeiten die Regierung gefühlt oder zumindest immer mitgestaltend. Aber bei der SPD sehe ich genau das Problem. Und ich habe mir ja mal die Mühe gemacht, ne, hier diese Excel-Tabelle vom Bundestagswahl zu Bundestagswahl, das sieht ganz schön scheiße aus für die SPD, wenn man sich mal so einen Graphen anguckt, ne, wie so die. Naja, aber der SPD stirbt ja auch ein gewisser Anteil der Wähler weg. Eine Partei, die sich über einen sehr langen Zeitraum als Arbeiterpartei verstanden hat, ist in einer Gesellschaft, die sich als Dienstleistungsgesellschaft beginnt zu begreifen, natürlich ein, ne, ist ein Grundsatzproblem. Die SPD befindet sich in einem Wandel. Also das ist so. Also und die Vorstellung, dass wir jetzt wieder eine SPD brauchen, die über 40% ist beispielsweise, ist natürlich auch eine schwer normative Sichtweise, weil niemand sagt, dass wir die SPD beispielsweise bei 40% brauchen. Der Punkt ist, wir haben zwei Parteien, die sich im linken Spektrum die Wähler teilen im Moment. Eigentlich drei so ein bisschen. Ja, also die Grünen, wobei die Grünen würde ich nicht als links bezeichnen, sondern die Grünen würde ich eher als ökologisch konservativ bezeichnen. Das ist, die haben klassischerweise die SPD im Bereich der Lehrerpartei abge ne, löst. Die SPD ist eine Partei, die jetzt versucht, das linke Mittelspektrum abzugreifen, was natürlich kleiner wird. Und die Linke versucht, Protestwählerpotenzial am linken Rand abzugreifen. Interessant ist ja auch, dass gerade die Linkspartei relativ viel an die AfD verliert. Woran man das ja ist sehen ja der kann. Klassische Protestwähler. Genau. Also auch da ist ja gar nicht klar, ob die AfD wirklich als Partei gewählt wird, weil wir wissen alle, das Parteiprogramm brauchen wir uns nicht anzuschauen. Und vor allen Dingen, das ist ja, also was haben wir heute? Heute ist der 5.5. oder was? Keine Ahnung. Ja, oder der 7. bereits. 7.5. Ja, durch die Feiertage, ich komme ganz durcheinander. Es war ja auch so, also ich sag mal, die AfD hat sich ja jetzt erst vor kurzem ihr Grundsatzprogramm gegeben auf dem Parteitag und davor war aber auch schon klar, für was die stehen und in welche Richtung der Weg geht. Also das heißt, ob mit oder ohne Grundsatzprogramm macht überhaupt gar keinen Unterschied, weswegen ich dann auch diese Empörung über das Grundsatzprogramm an ganz vielen Stellen nicht verstanden habe und dann auch die Linken in meiner Timeline, ist das jetzt irgendwie neu für euch? Nee, das war natürlich nicht neu. Und nee, was interessant ist halt, dass es eine Partei ist, die oftmals den eigenen Wählern ja gar nicht entspricht. Also die Wähler haben ja dieses Gefühl, dass die AfD eine Kümmererpartei ist, die sich um soziale Dinge bemüht. Das ist ja eine durch und durch neoliberale Partei. So ist das, ganz genau. Und das ist eine Partei, die wird von Männern dominiert. Mhm. Ne? Auch wenn Frauen an der Spitze stehen. Von gut situierten Männern. Genau. So, das sind Besitzstandswahrer. Das ist eine Besitzstandswahrer-Partei auf der einen Seite, die aber die Interessen der Wirtschaft bedient. Mhm. Ja, so, das ist einfach so. Das ist ja auch nicht schlimm. Also das ist ja völlig legitim, das können die ja machen. Das ist ja nichts Verwerfliches. Das Interessante ist nur, dass die Wähler sie trotzdem wählen. Und jetzt ist die Frage, wohin führt das? Was wollen diese Wähler eigentlich? Und dann muss man sich angucken, woher kommen die Wähler? Ich glaube, dass die von der CDU kommenden Wähler beispielsweise, die suchen nach einer konservativen Heimat. Also die suchen nach etwas, wo sie wieder das haben können, was sie in den 80er Jahren hatten oder in den 70er Jahren in der CDU unter Helmut Kohl. Ja, die haben wollen, jetzt eine Kanzlerin, die sagt, genau, die Schulenehe ist genau, auch okay. Die ihnen nicht gefällt. So ist es, ganz richtig, genau. Ja. Und auf der anderen Seite muss man sich die Frage stellen, was könnte denn Protestwähler der Linken dazu bringen, zu sagen, wir wählen die AfD. Und da ist ganz viel dabei, dass man sagt, so damit kann man den etablierten Parteien endlich mal einen auswischen. Ja? Gegen so, die da oben. Genau, da geht es um diese Differenz, die aufgemacht wird zwischen oben und unten. Diese Wähler werden aber nicht für immer und ewig bei der AfD bleiben. So wie die Linkspartei gemerkt hat, dass sie nicht immer und ewig sozusagen bei der Linkspartei geblieben sind. Das sind Wähler, ist ein Wählerpotenzial, was sich daran orientiert, welche Partei den etablierten Parteien am meisten Schmerzen zufügt. Und die machen einen bestimmten Prozentsatz aus. Ich glaube gar nicht daran, dass die meisten AfD-Wähler überzeugte AfD-Wähler sind. Ich glaube insbesondere, weil du gerade gesagt hast, die sind ja auch neoliberal und wirtschaftsfreundlich. Dafür wurden die überhaupt nicht gewählt. So außer es. Von Unternehmern, die genau sagen, doch, das ist unser, genau, das ist unser Interesse. Aber ich sag mal, die von den 15% würde ich sagen, sind 14% wirklich diejenigen, die sagen, pass auf, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Ja, und die AfD. Doch das sind doch wahrscheinlich die gleichen Leute, die vor 5 Jahren die Piraten gewählt haben. Das waren auch Abwanderungen von der FDP und der Linken. Ne? Ja. Also das führte dann noch her zu dieser Kollision dann in der Partei. Was die AfD unterscheidet von den anderen Parteien ist, dass sie einen harten Kern an erfahrenen Politleuten hat, die aus CDU kommen und aus anderen Parteien und die in diesen Parteien vorher ja auch schon aktiv waren. Die kennen sich aus mit Strukturen, Aufbau von zum Beispiel Landes- und Kommunalstrukturen. Da haben die natürlich einen riesen Vorteil. Und auch die Schnittstellen zur Verwaltung. Genau, das ist natürlich, da haben sie einen riesen Vorteil. Und ich glaube schon daran, dass der Flügel der CDU, der dahin abgewandert ist, der wird die Partei prägen und sozusagen auch dazu führen, dass die sich etablieren. Bei wie viel Prozent kann man, das ist eine Glaskugel schauen. Mhm. Ob das am Ende 5, 6, 7, 10 oder 12% sind, ist mir im Prinzip auch eigentlich egal. Weil dieser Prozentsatz an Wählern, die dahin, oder nicht nur Wählern, auch Aktiven, die dahin gewandert sind, die haben die CDU ja verlassen, weil sie das Gefühl haben, dort keine konservative Heimat mehr zu finden, die das Gefühl haben, dass dort nicht mehr die Heimat und Deutschland hoch genug gelobt wird, dass sie dort keinen Raum mehr haben, um Patriot zu sein beispielsweise. Mhm. Ja, das sind ja dann oft die Aussagen, die dahinter stecken. Und viele von denen galten früher in der CDU ja auch, also ich meine, nimmt man sich den Gauland beispielsweise, die galten in der CDU ja auch zum Teil als stark am rechten Rand sich bewegend. Die hat man nicht immer gerne gesehen überall. Oftmals hat man die in der Partei so ein bisschen belächelt, ein bisschen hinten angestellt, weil man genau wusste, die entsprechen nicht der Mehrheitsmeinung der CDU. Ja, so, und die haben sich eine neue politische Heimat gesucht. Das kann man schon so sehen. Und deswegen ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, dass es die gibt. Also man muss das auch mal relativieren. Diese Menschen haben eine andere Meinung, also sollen sie auch ihre Partei haben, in der sie das ausdrücken können. Solange, und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir die ganze Zeit schon immer dran rumdoktern, solange sie sich an die Grundrechte, ans Grundgesetz halten und solange sie mit beiden Füßen auf dem Boden der Verfassung stehen. Da bin ich ja voll und ganz bei dir. Aber können Sie wo das? Ich eben so richtig, also was ich überhaupt nicht verstehe, ist, warum die GroKo, also sprich CDU, CSU, SPD, diesen Rutsch mitmachen. Weißt du, also man könnte ja das als Befreiungsschlag sehen und sagen, wir sind jetzt endlich den braunen Bodensatz unserer Parteien los. Die haben jetzt ein Auffangbecken gefunden. Da können sich alle gegenseitig an die Füße spielen. Ja, und wir machen jetzt die Parteien konkurrieren, ja. Ja, aber die Wähler. Also ich glaube, das macht auch viele Wähler der AfD. Oder also das macht die AfD für viele Wähler sympathisch, weil die ja zum Beispiel auch ganz klar gesagt haben, wir werden nicht als Juniorpartner irgendwo eine Koalition eingehen, sondern ja, wir machen ja, jetzt erst. Also sie haben ja auch keinen Seniorpartner. Und ehrlich gesagt, das ist leicht zu sagen, wenn ich keinen habe, ne, wo ich sozusagen, die haben ja niemanden, wo sie andocken könnten. Gut, also ich sag mal, bei der CSU locker. Nein. Die CSU wird sich die Blöße nicht geben wollen. Die CSU hat immer das Motto gehabt, rechts wir von uns, alleine, rechts von uns gibt es keine Parteien. Ne? Also. Nee, aber also ich sag mal, der klassische Protestwähler, ne, der sagt ja, die großen Volksparteien, die haben uns alle verraten in diversen Punkten. Und die sind alle nur machtgeil und wollen alle nur an die Töpfe und wollen alle nur abschöpfen. Und die AfD sagt, und genau das machen wir nicht. Wir machen fundamentale Oppositionspolitik. Mhm. Wir wollen gar nicht an die Töpfe, wir wollen gar nicht an die Macht, sondern wir wollen dafür einstehen, für was wir uns jetzt da ins Grundsatzprogramm haben. Nee, die haben schon gesagt, sie wollen an die Macht. Nur an die Macht, also nicht... Sie wollen alleine an die Macht. Genau, das meine ich ja. Aber das ist ja der Unterschied, dass die sagen, wir sind Überzeugungstäter und wenn wir regieren, dann eben mit der ausreichenden Stimmzahl, um auch regieren zu können. Wir sind nicht die Grünen, die einfach hier auf Koalitionspartner machen, aber der Punkt ist, sprechen zu können. Das ist sehr einfach. Es ist sehr einfach für eine Partei, die sowieso mit keiner anderen Partei Schnittmengen hat, zu sagen, wir sind die, die wir sind und wir sind alleine. Und nur wir stehen alleine dafür. Das ist alles gut möglich. Und das geht auch nur solange sie nicht in der Verantwortung sind. In dem Moment, wo sie in die Verantwortung kommen, politisch, können sie das ja gar nicht mehr. Dann müssen sie Kompromisse eingehen. Wenn sie das nicht tun, gehen sie unter. Heillos. Die Verwaltung wird nicht mit ihnen zusammenarbeiten in dem Moment. Die Vorstellung, dass wenn eine Regierung wechselt, beispielsweise im Außenministerium, wenn der Außenminister sich verändert, dass dann eine neue Außenpolitik kommt. Ja, das ist ja eine Illusion. Ja, da steht ja noch ein Stab hinter. So ist es. Also da sind ja noch Staatsminister, die verbeamtete Staatsminister, die sind nicht kündbar. So, dann gibt's politische Staatsminister, die sind politisch ausgewählt. Und die Struktur, der harte Kern, der besteht aus verbeamteten ministeriellen Beamten, die nichts anderes tun als das, was sie immer tun. Und man überschätzt, glaube ich, auch die Wirkung von Politik auf diese Strukturen. Sie sind davon nicht unabhängig. Und das wird jeder Partei passieren. Also in dem Moment, wo ich Führungsverantwortung übernehme, muss ich Kompromisse eingehen. Das ist ja das, was man jetzt sozusagen einer Frau Merkel oder auch einem Herrn Schröder oder sonst jemandem oder Kohl zum Vorwurf gemacht hat, dass die genau das getan haben. Aber das ist nun mal das Geschäft der Politik. Ja, aber wie erklärst du dir Ungarn und Türkei? Naja, also die Türkei lässt sich nicht vergleichen mit einem System wie jetzt beispielsweise unserem. Es ist ein Präsidialsystem. in dem der Präsident eine unheimliche Machtfülle hat. Ja, aber vieles davon kam ja auch erst in den letzten Jahren dazu. Ja, ja, aber das wurde ja möglich gemacht durch die EU. Gut, aber ich sag mal, er hatte ja auch den Anspruch und hat ja auch gesagt, er möchte das präsidiale System noch viel weiter ausbauen, ja, und etablieren und manifestieren. Und also ich sag mal, das ist ja auch ein Prozess, der über Jahre ging und über mehrere Legislaturen. Und das hätte der auch von Anfang an so nicht machen können. Aber jetzt, wo sich das alles nach und nach verfestigt und stabiler wird... Der steht ja gar nicht so fest im Amt, wie alle denken. Also in der türkischen Gesellschaft gibt's Widerstand. Man muss sich den Gizeh-Park anschauen, in dem die Menschen auf die Straße gegangen sind, demonstriert haben. In der Türkei wird er auch kritisiert von den Menschen auf der Straße. Er hat sich sozusagen als alternativlos dahingestellt. Parallel dazu hat die EU darauf gedrängt, dass man dem Militär die Fähigkeit nimmt, zu putschen. Ja? Dabei war das verfassungsmäßig der Schutz der kemalistischen Politik. Dann hat man gesagt, das passt aber nicht in eine Demokratie. Jetzt wiederum beschweren wir uns darüber, dass diese Demokratie funktioniert und das Militär sich so ruhig verhält. Und dass sie sich entschieden haben, eventuell eine islamische Republik zu gründen oder ein demokratisches System zu gründen. Darüber werde ich mich nicht auslassen. Das ist eine Entscheidung der Türkei. Ja, und das ist nichts, worüber andere zu urteilen haben. Genauso wie Orbán in Ungarn. Worüber ich ein Urteil fällen kann, ist über die Frage des Demokratieabbaus, der da stattfindet. Und in Ungarn kann ich zum Beispiel thematisieren, und das fände ich auch richtig, dass die EU das kritisiert und sagt, so geht's nicht. Das wäre eine Aufgabe der EU. Aber das ist sozusagen, oder der Ungarn selbst vielmehr. Aber das ist ja nicht so vergleichbar mit dem, was wir jetzt hier erleben. Also wir haben Gesetze, also beispielsweise, die verhindern Alleingänge im Rahmen, also unser Bundeskanzler zum Beispiel ist sehr mächtig. Der ist weitaus mächtiger, als es der amerikanische Präsident ist. Innerhalb seines eigenen Systems. Der Präsident ist immer darauf angewiesen, dass er finanzielle Mittel zugewiesen bekommt, weil die hat er nicht. Die Kanzlerin braucht das nicht. Die sagt dem Finanzminister, gib mir Geld. Das heißt, die ist völlig unabhängig eigentlich. Trotzdem haben wir Kontrollmechanismen, das Verfassungsgericht zum Beispiel. Und das wird hier nicht geschliffen werden können, einfach mal ebenso. Ja, okay. Also ich sehe jetzt auch gar nicht, ich will auch kein Horrorszenario, dass wir jetzt innerhalb der nächsten 3-4 Legislaturen auf einmal hier ungarische oder türkische Verhältnisse haben. Aber ich sag mal, über so einen Prozess von 20 bis 50 Jahren, also ich sag mal... Das kann ich nicht sehen. Das kann niemand sehen. Deswegen, also das ist jetzt wirklich nur so für mich, ne, halt auch nochmal so ein Gedankenexperiment, weil also aus der Union, weiß ich gar nicht, ob das jetzt die komplette Union ist oder ob das mehrheitlich die CSU ist, aber zum Beispiel, wenn das Bundesverfassungsgericht ein Gesetz verurteilt, welches die Union maßgeblich vorangetrieben hat, ja, wie schnell sind die denn dann dabei zu sagen, ah, das Verfassungsgericht wird politisch und das haben die gar nicht zu sein und da muss man jetzt auch mal drüber reden, ob man deren Kompetenzen da nicht ein bisschen einschränken kann. Also das haben wir ja heute schon. Ja, klar. Also ich halte das jetzt auch erstmal für Lautmalerei und nicht als wirkliches Problem, aber was ist, wenn das mal ein Problem wird? Woran erkennt man es und wie verhindert man es? Tja, ich glaube, da gibt es keine generelle Antwort drauf. Ja. Ich glaube, dass, aber da muss man halt wachsam bleiben. Ne? Also genau. Das ist ja auch dieser Chilling. Zivilgesellschaft. Genau. Aber das ist ja dieser Chilling-Effekt. Ne? Wenn er das, also wenn die Union jetzt 20, 30 Jahre lang bei jedem Urteil vom Bundesverfassungsgericht dagegen hält, egal, ne? Einfach immer dagegen halten, dann haben die Bürger, die dann so 20, 30 Jahre gehört haben, das Verfassungsgericht ist ein Scheißgericht, irgendwann verfestigt sich sowas. Weißt du? Ja, aber dann ist es doch eine Aufgabe der Zivilgesellschaft, immer wieder darauf hinzuweisen, dass wir da genau das brauchen. Und das sind die Kräfte, mit der eine Gesellschaft leben muss, die man auch aushalten muss. Also wir haben sowieso diese Tendenz zum Sicherheitsdenken und Versicherungsdenken. Das ist so typisch deutsch, glaube ich, auch ein bisschen. Wir haben sogar eine Lebensversicherung. Ja, genau. Die einzigen sind wir in der Welt, die meinen, man könnte das Leben versichern. Und die uns ausgezahlt wird, wenn wir tot sind. Ja. Aber der Gedanke da ist ja, ne, sozusagen, also worauf ich hinaus will, ist eigentlich diese Sicherheiten, wenn wir danach streben, dann verlieren wir, glaube ich. Nee, also ich sehe das ja zum Beispiel auch so, also gerade so bei diesem BKA-Gesetz war es ja so, als das Bundesverfassungsgericht das jetzt für unwirksam erklärt hat oder für nicht grundgesetzkonform, dann schreit die Union ja auch erstmal. Aber ehrlich gesagt, ich finde, also das ist auch wieder so kurz gesprungen, weil sie schneiden sich komplett ins eigene Fleisch, weil das Verfassungsgericht aus meiner Sicht, ne, jetzt bin ich ja auch eher links angehaucht, hat jetzt ein Urteil für die Bürger gegen die Regierung gesprochen, wo jetzt erstmal ich als Unionspartei mich ganz klein auf den Stuhl gesetzt hätte und hoffentlich kriegt es keiner groß mit. Nee. Und die machen genau das Gegenteil. Ne? Die sagen, oh, das darf doch wohl nicht wahr sein, das wollten wir aber doch unbedingt. Und ja, aber das ist ja das ist aber doch schon, also das Bundesverfassungsgericht hat keine Entscheidung für die Bürger und gegen die Regierung getroffen. Sondern sie hat bewertet, ob ein Gesetz, das die Regierung erlassen hat, aber in der Verfassungs-, also grundrechtkonform ist. Ist es das nicht, dann agiert das Grundgesetz, dann agiert das oberste Verfassungsgericht ja nicht auf der Ebene, dass sie sagen, wir sprechen jetzt für die Bürger aus, sondern wir sprechen uns für eine grundgesetzkonforme Gesetzgebung aus. Gut, das heißt, das Gesetz muss überarbeitet werden und muss dem Grundgesetz angepasst werden. Das ist aber keine Entscheidung für oder gegen jemanden. Wenn ich die Verfassung als einen Schutz der Bürger vor dem Staat sehe, dann war es eine Entscheidung für die Bürger, weil sie die sich für die Verfassung... Die Verfassung, die Grundrechte oder Grundgesetz ist kein Schutz der Bürger vor dem Staat, sondern das ist die Verfassung, die wir uns gegeben haben, die unser gemeinsames Zusammenleben regelt. Aber sie beinhaltet den Schutz des Bürgers. Aber die Bürger sind der Staat. Ja, also ich habe ja auch gerade von Regierung gesprochen und nicht von Staat, sondern ne, also es wird ja, was denn? Nee, also das ist sozusagen an dem Punkt, wenn man sich darauf einlässt und das als ein Gegen begreift, dann ist man sozusagen schon eigentlich reingefallen auf die ursprüngliche, also auf die Idee, die auch die AfD ja verkauft. Weil das ist genau AfD-Logik. Es gibt uns und es gibt den Staat. Es gibt uns und es gibt die anderen. Es gibt nur uns. Wir sind alle gemeinsam in einem Freund Staat. Freund und Feind, ne? Darüber haben wir vorhin in der Pause ja noch gesprochen, ne? Also wenn wir das sozusagen, das Bundesverfassungsgericht ist weder Freund noch Feind von den Bürgern noch vom staatlichen Handeln. Das sieht man daran, dass die Leuthäuser Schnarrenberger damals als Justizministerin, ich glaube Justizministerin war sie, zuletzt, ja, gegen den großen Lauschangriff geklagt hat von dem Bundesverfassungsgericht, den sie selbst als Ministerin installiert hat. Weil sie als Ministerin gesagt hat, ja, ich muss das tun, das ist nun mal eine Entscheidung der Bundesregierung, ich werde dieses Gesetz gegen meinen persönlichen Widerstand installieren. Und dann hat sie im gleichen Atemzug gesagt, ich werde dann aber als Parlamentarierin vor dem Bundesverfassungsgericht eine Kontrollfrage stellen. Das hat zur Folge gehabt, dass das Gesetz wiederum geändert werden musste im Nachhinein. Das ist, daran sieht man ja, sozusagen, dass es nicht gegen oder für ist, sondern da wird geprüft und das Bundesverfassungsgericht prüft ausschließlich, ist das Grundrechte konform oder nicht. Wenn man dieselbe Frage 15 Jahre später einem anderen Bundesverfassungsgericht stellt, kann es zu einem völlig anderen Urteil kommen. Und das ist niemals gegen jemanden gerichtet. Das ist der Unterschied. Also das ist nur eine Prüfung auf die Grundrechte konform, also ob die Grundrechte konform eingehalten werden oder nicht. Und das ist sozusagen die Basis, an der würde ich festmachen. Ich glaube, das ist auch so unser Problem. Wir begreifen staatliches Handeln als uns fremdes Handeln. Also das ist, glaube ich, ja, Wortklauberei, also nein, nicht Wortklauberei, aber das habe ich vorhin verwechselt. Mhm. Wenn ich Staat sage, meine ich immer Regierung. Das ist natürlich nicht dasselbe, das weiß ich. Ne? Staat sind wir alle und Regierung sind wir halt leider nicht alle. Das ist dann jetzt nicht seine Wortklauberei. Nein, genau, aber deswegen, also klar, da muss man Haare spalten, aber wenn man das Haar spaltet, dann ist es eben so. Ne? Also wenn ich sage, die Verfassung ist aus meiner subjektiven Sicht zum Beispiel der Schutz der Bürger vor Willkür, also Regierungswillkür. Absolut, das ist ja auch so. Genau, das heißt, also ein Teil davon. Dann ist die Verfassung ja auch ein Instrument, was die Bürger schützt. Ja. So, und deswegen sage ich, wenn das Bundesverfassungsgericht im Sinne der Verfassung urteilt, ist das immer auch eine Entscheidung für die Bürger, gerade jetzt bei diesem BKA-Gesetz. Aber was wäre denn gewesen, wenn sie sich entschieden hätten, dass es richtig ist? Dann wäre es verfassungskonform gewesen. Wäre es dann eine Entscheidung gegen die Bürger gewesen? Also zumindest gegen jene, die nicht direkt davon betroffen sind. Ne? Also das ist ja, für mich ist ja diese Vorratsdatenspeicherung sippenhaft. Ne? Also du kannst potenzieller Terrorist sein, deswegen müssen wir dich überwachen. Wenn er aber dir nicht zu Schulden kommen lässt, dann passiert dir auch nichts. Und das ist ja auch schon eine Art von Erpressung. Ne? So, also wer nichts zu befürchten hat, ne, dem wird auch nichts widerfahren. Mhm. So diese Denke, das manifestiert das ja. Mhm. Und ich finde, also genau diese Herangehensweise von der Verfassung, eben zu sagen, pass mal auf, erstmal gilt hier die Unschuldsvermutung und im Bedarfsfall, da wird dann ermittelt gegen potenzielle Straftäter und so weiter. Und ja, von daher hätte ich schon gesagt, also wenn die sich jetzt dafür entschieden hätten, dann wäre das für mich das Zeichen gewesen, dass wir jetzt den Punkt erreicht haben, wo Sicherheit auf einmal wirklich höherwertiger ist als Freiheit. Mhm. Das ist aber eine Frage, sozusagen gar nicht mal das Grundgesetz alleine regelt, sondern das ist eine Frage, wie eine Gemeinschaft das selbst definiert. Das also, ist auch etwas, was in einem Diskurs im Gesellschaftlichen so ist es, genau. Also wenn ja die Mehrheit der Menschen sagen würde, wir dass ihnen Sicherheit wichtiger ist als Freiheit, dann müssten wir damit leben. Ich bin absolut davon überzeugt, dass wenn wir in Deutschland 3-4 terroristische Anschläge gehabt hätten, dann wäre das Urteil auch anders ausgefallen. Aber wahrscheinlich hatten wir zum Glück nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das auch stimmungsabhängig ist. So, mir werden hier mehrere Uhren vorgehalten. Ich würde sagen, haben wir es erstmal für heute? Ja. Ja, erstmal vielen Dank. Ja, genau. Ich danke euch, dass ihr hier wart. Jetzt wird noch lecker der Grill angeschmissen. Und dann war es das auch für heute. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war jetzt die, glaube, 4. Folge vom Hourcast. Mal gucken, ob wir das jetzt regelmäßiger hinbekommen. Ja, bis die Tage. Ja. Und tschüss. Tschüss.